Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Lineare Auffassung von Zeit ist ein soziales Konstrukt. Hallo. Deswegen, schönen guten Abend, hallo. Deswegen streamen wir diese Woche Samstag. Also wir haben schon gestreamt. Wegen dem linearen Konstrukt. Ihr könnt euch ja alle den Stream von gestern dann anschauen. Macht's gut, geht in den Wald. Lasst euch nicht gendern. Genau, haut rein. Ja, macht's gut. Trinkt Faxe. Aber nur das Starkbier, nicht das normale. Dem kann ich mich nicht anschließen. Faxe ist nicht mein Ding. Habe ich was verpasst? Ach, guck an. Hallo, Herr Mammon. Hallo, Mammon. Ja, wir haben uns gerade verabschiedet. Wir sind eigentlich durch. So, wer hat uns denn den ersten Artikel hier die Woche mitgebracht? Das war ich. Das eine Satire-Seite, Bumblebee oder wie sie heißt. Babylon Bee, sag ich doch, Bumblebee. Und auf jeden Fall, ich fand einfach die Überschrift genial. Also, America ranked first place in the world where you can get rich by writing about how awful the country is. Also, Amerika hat das beste Land, wo man darüber schreiben kann, wie schlimm es ist und reich davon wird. Aber da würde ich doch sagen, Germany hold my beer. Also. Würde ich auch sagen. Ja. Also, ich meine, du kannst sicher genauso gut leben wie in Amerika von eurer Heimat ist unser Albtraum und unter Weißen und Köterrassen, Dystopia. Scheiß da. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen unserer Heimat ist euer Albtraum und unsere Heimat ist unser, eure Heimat ist unser Unglück? Und wie weit ist es dann noch bis zu Sachen, die man eigentlich nicht sagen will? Naja, Albtraum ist was nicht wirklich so ist. Wo man irgendwann aufwacht und alles ist gut. Ja, aber es ist doch auch ein Unglück, wenn man ständig Albträume hat, oder? Naja, die meisten Leute erinnern sich ja nicht mehr an ihre Träume nach kurzer Zeit. Ja, das liegt an den Funkmasten von der Handystrahlung. Die rauben unsere Träume und tun damit die neue Weltordnung antreiben. Attila Hildmann hat es mir gestern erzählt. Genau. Bevor sie ihn weggeschleppt haben. Das war eine Szene, jo. Super. Das erinnert mich hier an Tucker Carlson, der hatte auch sowas gesagt, die Demokraten wollen einen Staat übernehmen, den sie nicht leiden können oder so. Ja gut, das ist ja bei uns auch wiederum nicht anders. Nie wieder Deutschland brüllen die Grünen und kandidieren trotzdem für den Bundestag. Also. Ja. Ja, das war zum Überwinden. Ja, wie hat Saul Alinsky gesagt? You want to organize for power. Also du möchtest für Macht organisieren. Ja, das haben wir ja bei dieser linken Konferenz gesehen halt. Ne, mal, wir gehen in die Parlamente, um Kohle und Infos abzugreifen und an die Bewegung weiterzugeben. Was? Kohle? Echt? Nein. Ja, apropos dieses furchtbare Land. ZAP, das Medienmagazin, oder wie ich es ab heute nenne, Spin, das Medienmagazin, hat hier nämlich mal wieder schön, also ich hätte es eigentlich schon letzte Woche erwartet, aber scheinbar mussten sie noch ein bisschen überlegen, wie sie es genau retten, wie sie die Kuh vom Eis kriegen. Die Bohemian Browsers mal wieder, oder? Nee, das war die Sache, andere, wo wir letzte Woche schon drüber geredet hatten. Wir hatten uns zwar keine Ausschnitte daraus angeguckt, aber es geht halt um dieses Racial Profiling-Video von Instagram. Mhm. Und Spin, das Medienmagazin, hat einen Weg gefunden und das hören wir uns jetzt mal an. Bin mir nicht sicher, aber so wie der aussieht, könnte er auch ein Deutscher sein. Quatsch, ich weiß ja wohl, wie ein Ausländer aussieht. Findest du den nicht ein bisschen hell für einen Schwarzen? Fuck. Ich kann ihn nicht einordnen. Er ist auf jeden Fall zu hell für einen Drogendealer. Aber für einen Fahrraddieb, da wäre er gerade noch schwarz genug. Klarer Fall von Satire, oder? Das wurde bei Funk, dem öffentlich-rechtlichen Jugendkanal, veröffentlicht. Die Bild aber machte vorige Woche einen riesen Aufreger draus. Von Hetze gegen die Polizei war da die Rede. Satire ist Geschmackssache, das ist nichts Neues. Neu ist aber, dass selbst die kleinsten Satirestücke von ARD und ZDF für einen Riesenwirbel sorgen. Im Netz, in den Medien und sogar in der Politik. Riesenwirbel. Keine Ahnung, alles Satire ist ja nicht gleich. Du darfst ja nicht in alle Richtungen gleich schießen. Wenn das erreicht ist, dann sind wir glücklich. Aber hier so eine Satire ist Geschmackssache, wenn es halt aus dem öffentlichen Rundfunk immer nur in eine Richtung geht, weiß ich nicht. Außerdem haben sie bei anderen Dingen, haben sie 5 Experten zur Hand, die dir sofort sagen können, was die Leute alles damit bezweckt haben, mit jedem einzelnen Wort in irgendwelchen Dingen. Und in diesem Fall, also mein Hauptkritikpunkt eigentlich an diesem ganzen Video, haben sie ja halt auch nicht aufgenommen. Das war eigentlich dieses Vorgeplänkel dazu, wo dieser Macher von dem Ding halt eben da bierernst in die Kamera erzählt hat, welche rassistischen Sachen da angeblich passiert sind in Amerika. Aber das ist halt auch alles, steht auf sehr wackeligen Beinen mit George Floyd und diesen ganzen Geschichten. Aber es wird so geredet, als wäre das alles eine Tatsache, als wäre es alles eine verbriefte Tatsache. Und auch dieser Deutschlandbezug, den sie dann da aufbauen, von wegen hier mit diesem Frankfurt und was war das andere, Stuttgart und irgendwelchen angeblichen Stammbaumforschungen und dieses Zeug, das ist ja auch total überzogen worden da und irgendwie sich doof gestellt, als hätte man keine Ahnung, warum die Leute da dazu übergegangen sind, da die Leute zu kontrollieren, die sie da kontrolliert haben. Also da wird dann irgendwie so ein Ding draus konstruiert, dass es dann, ja klar, die Sache ist dann, soll dann irgendwie satirisch sein, die sie da irgendwie machen. Aber was da draus spricht, ist halt eben die Weltsicht von diesen Leuten, die das produzieren. Und die ist halt stark eingegrenzt bei dieser Sache. Und das ist das, was die Leute, die das wissen, da feststellen und sich dann fragen, was das soll. Und vor allen Dingen, wenn das jetzt irgendwelche YouTuber wären, die da irgendwie sowas produzieren, dann wäre das eine Sache. Aber es ist mal wieder irgendwie mit Rundfunkbeiträgen zur Erziehung irgendwie der Leute, weil die ja nicht wissen, was sie für Rassisten sind oder wie rassistisch die Polizei ist oder weiß ich nicht was. Aber sich dann irgendwie umdrehen und sagen, die werfen uns hier vor, wir würden denen irgendwas unterstellen. Ja, das macht ihr doch. Also. Ich möchte auch gerne an die Handreichung der Amadeo-Antonio-Stiftung erinnern, in der ganz klar drin stand, dass extremistische Inhalte oft als Satire oder Humor getarnt werden. Also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Endeffekt, die gleichen Leute, die diesem Beitrag beispringen, sagen auf der anderen Seite, Humor ist total gefährlich und Humor kann Vorurteile verbreiten. Ja, kann dieser Spot nicht Vorurteile gegen Polizisten verbreiten? Ist das nicht... Nee, das ist ja nur Satire, das liegt ja nur den Finger in die Wunde, wie wir gleich noch lernen werden. Ich fahre noch mal. Ja, und das Ding ist halt auch, diese Nummer mit diesem Farbspektrum, das sie da auffächern, das ist einfach von Family Guy geklaut. Ich meine, das Meme kennt wohl jeder mit Peter aus dem Auto mit diesem Farbfächer in der Hand. Also nicht mal ihren eigenen Kram können die irgendwie machen. Die müssen sich die Gags schon irgendwo aus dem Internet klauen. Das die müssen sich auch den Rassismus aus Amerika klauen. Also. Ja, genau. Wie kommt das? Fragen Nils Altland, Inga Martwig und Konstanze Nastarowitz. ARD verunglimpft Polizei als Mörder und Rassisten. Gebührenfinanzierter Hass. Ein Schlag ins Gesicht aller Polizisten. Die Empörung über ein Satirevideo schlägt Wellen. Der Auslöser? Ein Beitrag des Comedians Aurel Merz für das öffentlich-rechtliche Jugendangebot Funk. Eine Persiflage auf Rassismus bei der Polizei. Eine Persiflage. Oh Gott. Eine Persiflage. Das ist so, also ich meine... Mach das doch mal mit einer anderen Gruppe, den Beitrag, und nenne es eine Persiflage. I dare you. Das ist eine Persiflage auf muslimischen Extremismus gewesen. Was wollen Sie von mir? Warum steht der Staatsschutz vor meiner Tür? .412, Team Bravo ist in Position. Gott sei Dank. Nehmen Sie den Verdächtigen ins Visier. Er ist schwarz? Halbschwarz? Jungs, dazu sagt man jetzt BIPOC. man heutzutage einen Schwarzen festnimmt, dann gibt das immer ein Riesentrara. Das wisst ihr doch, Jungs, oder? Figuren und Handlung grotesk überzeichnet. Der Beitrag eindeutig Satire. Die Reaktionen dennoch sehr ernst. Für den Philosophen Philipp Hübel hat Satire eine wichtige Funktion, gerade weil sie Grenzen überschreitet. Satire ist ja, ja so eine Art... Es ist schon Quatsch, sich darüber zu beschweren, aber es ist auch Quatsch, sich über den Dieter Nur zu beschweren zum Beispiel. Ja, das ist doch das Niveau, das eben das Gleiche ist. Und sich einerseits darüber zu beschweren, irgendwie, dass die anderen das Niveau nicht halten, so, das ist doch irgendwie, das ist eben falsch. Ja, gut, aber ich muss sagen, den Nur würde ich gar nicht mal in die gleiche Ecke stellen wie so einen klar meinungstechnischen Beitrag. Also der Nur teilt in mehr Richtungen aus, die teilen in eine Richtung aus. Hm. Ja, wenn man den Nur danach fragen würde, das zu erklären, dann könnte das auch vernünftig erklären. Dieser Typ hat das ja schon erklärt vor seinem Video und da hat er ja schon Dinge gesagt, die einfach falsche Tatsachenbehauptungen sind. Also es tut mir furchtbar leid. Ja. Der Herr Hübel, der ist Mitglied im Think Tank Club of Rome und hat eine Neuordnung des Bundesgebiets in 6 Bundesländer vorgeschlagen. Ja, der kleine Precht, oder was ist der? Ja, er sieht, das war auch so mein Gedanke, er sieht so ein bisschen aus wie Prechts kleiner Bruder, der noch Erfolg haben will. Hat auch echt gute Sachen zu sagen, deswegen hört ihm mal zu. Oh oh. Selbstkontrolle, moralische Selbstkontrolle der Gesellschaft. Also wir alle leben mit unseren Widersprüchen, die wir nicht wahrhaben wollen. Ich würde sogar sagen, jeder Mensch hat das Recht, dass man sich über ihn lustig macht, weil man kann davon ja was für sich selber lernen. Geil, oder? Das ist jetzt plötzlich deren Ansicht. Heute mal. Ausnahmsweise. Was ist geworden aus Mikroaggressionen und ganz schrecklichen Verletzungen, die Menschen davontragen, wenn sie den falschen Witz hören und so? Wo, wie, war? Ich finde mich nicht zurecht in dieser neuen Welt. Ja, so ist auch, nicht ausgelagert. Vielleicht. Auch wenn man das jetzt anlegt, ne, also nehmen wir mal, wir nehmen das mal jetzt so, wie er es gesagt hat und wenden das jetzt mal an auf dieses Video da, mit, ne, worum es da jetzt geht, wo ist denn da jetzt das Moralische, was wir da jetzt erkennen sollen? Weil, wo soll das sein? Ach so, nee. Du sollst halt keinen nach Hautfarbe einteilen oder was hier. Du weißt doch, das steht an der Scheune, da steht Polizisten schlecht, Einwanderer alle gut. Das ist sowieso wahr, aber ich meine, und auch das wird jetzt hier gleich auch noch kommen, das Beispiel mit diesem Kinderchor von WDR, auch da wieder, wo ist da das moralische Ding? Weil das ist ja das, wo sie dann immer rumwabern, wie es gerade passt. Je nachdem, ob die Leute es gut oder schlecht finden. Entweder ist es ja alles nicht so gemeint und man macht sich ja nur ein bisschen lustig. Es muss ja auch gar nicht eindeutig sein. Hauptsache, man kann ein bisschen darüber nachdenken oder so, ne? Ja, also entweder ist es nicht so gemeint oder man macht sich nur ein bisschen lustig oder halt eben, es ist moralisch ein Spiegelvorhalten irgendwie, dass die Leute das irgendwie merken oder so, die Missstände oder irgendwas. Das ist ein Doppelstandard, ne? Je nachdem, wie es passt, je nachdem, wen du vor dir hast. Ne? Kannst ein wichtiger Debattenbeitrag. Ja. Naja, das ist halt auch immer abhängig von der Pyramide, ne? Also das ist ja, wir denken ja in unserem System, wo sozusagen die Meinungen ähnliche Gewichte haben, aber die denken ja in einem anderen System. Die denken ja halt, also da das gegen die Polizei geht und die Polizei ist strukturell, hat die Macht und so, bla bla bla, kann ich machen, was ich will. Aber wenn jetzt die Polizei, es gab ja auch diesen Polizeikalender, der so kritisiert worden ist mit den Karikaturen, wo sie dann halt auch sagen, das geht aber nicht, das ist... Ja, das wäre angeblich nicht von der Polizei gewesen. Ja, also, ja oder wie auch immer, aber da geht der Witz halt nicht, weißt du? Ja. Da kann man sich nicht auf Satire herausreden oder auf Humor oder irgendwas, weil da wird von oben nach unten getreten. Und in ihrem queren Weltbild können sie halt so solche Sachen machen. Ohne dass die andere Seite halt ähnliche Geschütze auffahren darf. Wir wissen das ist natürlich alleine, sehr bequem. Ja. Wir wissen auch nicht, was witzig ist von alleine. Ja. Der Typ redet über Fake News und Lügenpresse und kognitive Dissonanz. Ich habe halt Skeptiker-Vibes. Meine Güte. Aber natürlich kann es gleichzeitig sehr schnell verwendet werden für politische Polarisierungsdiskurse, weil man leicht etwas aus dem Kontext reißen kann und dann zeigen kann, wie schlimm oder unverantwortlich die Gegenseite eigentlich ist, auf die man es abgesehen hat. Kann man. Ja. Aus dem Kontext reißen. Und ja, jetzt folgt natürlich auf diesen Beitrag sofort eine Darstellung der Gegenseite, wie schlimm sie ist. Anfang des Jahres. Proteste vor dem WDR in Köln. Und eine wütende Ansprache eines AfD-Mannes vor dem SWR in Baden-Baden. Wir werden sie aus ihren Redaktionsstuben vertreiben. Wir werden uns ihre Lügen nicht länger anhören. Der Auslöser? Wieder Satire. Ein Lied, das inzwischen jeder Deutsche kennen dürfte. Ja, das hat uns ja moralisch den Spiegel vorgehalten, ne? Total. Ich glaube. Ja, und auch schön, wie sie das da jetzt reingekriegt haben. So, ne? Diese Aussage, die wird jetzt also von allen mitgetragen, die jetzt da irgendwas dran auszusetzen haben, von dem Typen da eben mit seinem Mikrofon in der Hand. Ist so, ne? Zap. Ja, als der WDR das Video... Ist alles nur von der AfD gesteuert. Die haben da die Zivilgesellschaft unterwandert. Jegliche Kritik an den Öffis, das ist alles nur rechte Stimmungsmache. Die haben auch die Wundermittel der Propaganda entdeckt. Funktionieren so. Demokratieabgabe und Demokratieförderung und Gerechtigkeitsrundfunk. Gemeinwohlabgabe. Ja, genau. Video auf Facebook veröffentlicht, rollt die Empörungswelle an. Zuerst im Netz. Bei reichweitenstarken Meinungsmachern. Kopf. So, der Herr Dieringer, ne? Das ist schon mal jemand, der nicht zum rechten Spektrum dazu gehört. Ja, vor allem Kopfschüttel-Ausrufezeichen, weißt du? Also diese unmenschlichen Dinge, die die Leute da auf Twitter sagen. Kopfschüttel, wie kannst du? Also, ich meine, würdest du mir das auch ins Gesicht sagen? Knapp vor Morddrohung, ja. Es gibt kein falsches Kopfschütteln im richtigen Leben, oder wie war das, Adorno? Ich glaube, das ist ein Zitat aus Mein Kampf, oder? Ja. Kopfschüttler. Kopfschüttel. Die Juden Rufen Kopfschüttel. Und auf Berlin vorgerückt. Hashtag Kopfschüttel. Ja, ein ganz Schüttel. Ein ganz recht. Totalitäre. So, der Herr Wegner. Oh, ja, der ist schon eher aus dem rechten Lager, aber halt auch nicht aus dem. Also keine Ahnung, weiß nicht, hat er sich schon mal geäußert zur AfD? Ich weiß es gar nicht. Also soweit ich weiß, war der da nicht so ein großer Fan. Also, nee, ich sehe ihn eher so auf rechter FDP-Flügel, so von der... Und das nächste Ding ist das mit der totalitären Propaganda. 20% der unter 18-Jährigen haben Ängste wegen Klimawandel, also so Untergangsfantasieängste, also nicht nur so, das ist ungut, was da passiert, sondern halt so richtig, die Welt geht unter Ängste. Wo ist eigentlich der Zusammenhang zu dem ZDF-Tweet? Ach nee, da unten drunter, ich sehe es, da unten drunter ist ein Link, ne? Hm. Okay, dann passt's. Aber totalitäre Propaganda will Familienbande aufbrechen und selbst, das sehe ich auch eher als einen Denkanstoß. So, denk mal drüber nach, was sowas sein kann, wenn sich's weiterentwickelt. Ich sehe das, weiß nicht, ob ich das jetzt totalitäre Propaganda. Ja, das wird nicht, aber wenn ich jetzt an den Reste denke, zum Beispiel, der hat ja über die Demo sich geäußert und das jetzt zurückgenommen wurde, das Verbot, und hat dann die Leute, die da Bedenken hatten, dass es jetzt totalitäre Bestrebungen geben könnte oder so, als Leute mit Dachschaden bezeichnet. Und da frage ich mich schon, ob das irgendwie richtig ist oder noch nötig ist. So, das ist so ein bisschen die Grenze schon angekratzt, ne? Also naja, das ist dieses aufgestoßen, ne? Dieses Corona-Ding ist halt auch ein weiteres Instrument für Teile und Herrsche, ne? Da werden jetzt auch wieder Gruppen über diesen Konflikt, denke ich, gespalten. In wieder kleinere Gruppen. Ja, und vor allem meine ich, dass man eben dann einen kleinen Schritt mal wieder zu weit oder weiter geht, als das Overtonfenster so ein bisschen aufmacht damit. Ne? Hm. Propaganda. Bei Politikerinnen. So, und das ist die Frau Bauer. Uns, unseren Zuschauern ja schon gut bekannt von, das ist ja die familienpolitische Sprecherin. Und also bisher bin ich nicht so sonderlich begeistert von der Dame, aber auch die ist wirklich absolut nicht irgendwo auf der rechten Seite zu finden. Also von welcher Partei ist die Frau Bauer? FDP. Ah, okay. Es fällt jeder Respekt einem älteren Menschen gegenüber. Ja, also ich meine, das ist doch eine völlig normale Meinungsäußerung. Es ist eine Sauerei, die Wiederaufbaugeneration so zu attackieren. Wo ist das denn in irgendeiner Weise anstößig, was die Frau ist. Ja, das Einzige, was daran halt nicht so richtig stimmt unbedingt, ist dieses mit der Wiederaufbaugeneration, weil das war ja sowieso auch, weil die meinten so, ja, es sind ja alles nur die Nazis, die Omas und so. Also ich glaube, ihr habt halt keine Ahnung, wer heutzutage alles Oma ist. Ne? Also, ja, heute also nicht mehr. Also die Generation, so meine Großeltern, ja, eben. Die waren Wiederaufbau. Ja, eben. Aber also die Kids, die heute geboren werden, deren Großeltern haben den Krieg nicht erlebt. Also ja. Nicht mal als Kinder. Also. Ja, genau. Aber ich habe auch an meine Oma gedacht, als dieses Lied halt in der Diskussion war. Und ich habe darüber nachgedacht, dass die wahrscheinlich alle einen viel kleineren Fußabdruck hatten, weil die nie in Thailand waren zum Backpacking. Und Die uns doch am Telefon rumspielen und auch nie 15 Handys hatten und irgendwie ein ferngesteuertes Haus mit App für die Heizung und so. Ja, aber dafür einen Kohleofen wahrscheinlich. Ja, oh, böse. Aber ich würde ihr beipflichten. Es ist eine Sauerei. Und auf rechten Blocks. Das unterste. Ja, ne? Jetzt haben wir einen Zusammenhang hergestellt. Zusammenhang hergestellt von der familienpolitischen Sprecherin der FDP, die mir persönlich viel zu progressiv ist. Und PI-News. Also und vor allem PI-News. Ich keine Ahnung. Das ist halt auch Schundblättle. Also ja. Und also den Duschan, den Dieringer, FDP und dann kommt PI-News. Und Sub hat keine Agenda, keine Framing-Experten. Als nächstes kommt die NPD und dann wird einfach nur ein Standbild von Hitlers Gesicht gezeigt. Ja. Und das morpht dann so in Nicola Bauer. Ja. Nee, den Christian. Ja. Und im Hintergrund lächelt Super Satan 2. Ja, aber nichts von Soros und so erzählen. Das ist ganz schlimme Verschwörungstheorie. Der Niveau. Und der Tichy. Ja, klar. PI-News und dann Tichys Einblick. Ja, klar. Ich meine, ihr. Ja, der verdient ja sein Geld eigentlich, ne? Mit rechten Theorien. Oh, wie war das? Die Rote gesagt, ne? Ja, sorry. Nee, widerlich. Also, das ist doch echt nicht zu fassen, wie man diese beiden, also ich meine, die kommen jetzt auch komplett vom Thema ab, ne? Weil das fing an mit diesem Satirebeitrag jetzt und jetzt kommen sie auf diesen Kram. Und wollen das halt so dingsen, so nach dem Motto, so ja, wir machen ja einfach nur unsere Satire, um moralisch irgendwie den Leuten Spiegel vorzuhalten. Und diese ganzen bösen Leute hier regen sich darüber auf und gleich kommt der absolute Kracher, was sie dann irgendwie meinen, was da für eine Agenda hintersteckt. Also Schlafschafe, öffnet schon mal ein Auge so, gleich wacht ihr alle richtig auf. Richtig groß macht die Geschichte Bild. Autor Sascha Lobo erkennt in der Aufregung ein Muster. Häufig werden absolute Banalitäten von Rechten oder Rechtsextremen ausgegraben. Das ist noch nicht mal neu. Und dann werden sie über soziale Medien, speziell über Blogs und Twitter, in die Breite gestreut. Nein, Sascha, nicht wirklich, oder? Die Theorie ist wie die Frisur, die rupft. Auf sozialen Medien verbreitet und auf Blogs. Oh, bist du dir sicher, dass du diese gewagte These ins Internet stellen willst? Er sieht ganz schön gerupft aus. Ne? Ja, also ich muss auch wirklich sagen. Wusstet ihr, dass das Wort Hahnerei, dass das daher kommt, dass man überzähligen Hähnen den Kamm stutzt? Ah. Was ist das für eine Szenerie? Das sieht so aus, als hätten sie den irgendwie morgens da irgendwo an der Ecke schlafen gesehen und den geweckt und den gesagt, so hier, wir brauchen dich mal wieder, Sascha. Du musst uns Maike nicht mehr da ist er so ein bisschen ins Junggesellenleben abgedriftet, weißt du? Keine Ahnung. Ja, also Wahnsinn. Das wird also wie immer gibt es da irgendwelche Wieder halt dieser Soros-Vergleich. Ne? Es gibt irgendwelche Strukturen im Hintergrund, die da irgendwie funktionieren und dann wird es gepusht. Genau. Aber eigentlich regt sich da keiner drüber auf, sondern die reagieren alle nur auf den Befehl von Roland, PI News, Wegner. Genau. Es gibt da überhaupt keine... Was weiß ich. Es gibt da überhaupt nichts zu sehen. Es gibt da überhaupt keine legitime Kritik an diesen ganzen Sachen. Es ist alles nur... Es ist alles nur stochastischer Terrorismus, was weiß ich nicht, was für ein Scheiß. Es ist alles nur die Weltverschwörung. Es ist alles organisiert. Hassgruppen sind das. Ja, auf jeden Fall werden Erklärungen in so Überschriften verpackt, ne? Und das ist ein bisschen wenig. So vom Narrativ her ist das ein bisschen sehr eng. Da lauern diese Menschen regelrecht darauf, dass ernstzunehmende Konservative auf einmal merken, oh, hier muss man sich wohl empören. Das erreichen sie häufig in die... Hier muss man sich wohl empören. Die sind ja ferngesteuert. Ne? Genau. Das funktioniert ja beim Konservativen gar nicht, dass er ohne PI-News gar nicht weiß, wann er sich zu empören hat. Mhm. Also das und dieses Wissen, sich zu empören, das funktioniert auch nicht unter Hashtag Aufschrei, Hashtag Ausnahmslos, Hashtag Fridays for Future, Hashtag Wir sind mehr, Hashtag Ich bin hier, Hashtag. Hashtag, wie auch immer dieser Hashtag von gestern war. Nambla? Irgendwas mit Grün halt. E3009? Hier muss man sich empören, ja. Oder war mal im kleinen Shitstorm, was auch von irgendwie zwei so Leuten da, die es retweetet hatten, hochgekocht ist. Da haben dann auch sich Leute gedacht, hier muss ich mich jetzt wohl empören. Also... Bei Anita Sarkeesians provokanten Thesen haben sich die Leute auch gedacht, hier muss ich mich jetzt empören. Ja, ich versuche öfters empörende Kommentare zu schreiben, aber bei mir wollen sie einfach nicht viral gehen. Ich gebe mir ja Mühe, aber es klappt. Beep, woke, beep, beep. Indem sie verkürzen, indem sie Falschbehauptungen aufstellen und indem sie, wie gesagt, Satire viel ernster nehmen, als man es eigentlich tun müsste. Der gleiche... dreht sich rum und gibt ein Interview darüber, warum der nur so gefährlich ist. Ja, genau. Ja. Und Cancel Culture und so weiter und so fort. Ja. Existiert nicht, bla bla bla. Blocken ist ein Menschenrecht, sag ich nur. Ja, und hier haben sie gleich noch einen gefunden, was natürlich vollkommen falsch war und organisiert und so. Der Mechanismus bei einem Satire-Video aus dem März. Wir vom Browser Ballett sagen Ja zu Corona, denn mit diesem Virus heilt sich der Planet praktisch selbst. Interessant hierbei, wie fair dieses Virus ist. Es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen schon, diese Infektion nahezu mühelos. Also Malthus, also der da sein Pamphlet geschrieben hat über das Prinzip der Bevölkerungsgleichgewicht, dass dessen Schriften dazu verwendet worden ist in Indien und in Irland vom britischen Empire Leute verhungern zu lassen. Und das genau dasselbe Gedankengut macht, dass ich gerade hier drüber lustig. Also ich kann das zwar lustig finden, aber irgendwie so weiß ich jetzt nicht, ob das nicht vielleicht doch geschmacklos ist. Also ich keine Ahnung. Ja, das Hauptding an dieser Sache ist halt eben, wenn es jetzt irgendein YouTuber machen würde, ne, dann wäre es vielleicht irgendwie edgy Krempel, wo man sagt so, ja, okay, ist ein Nischenhumor irgendwie für Leute, die es witzig finden. Ja, es würde auch gelöscht werden wahrscheinlich, dann wenn sie es einfach ja mal wieder missverstehen in ihrem Doppelstandard. Aber warum muss man das mit Rundfunkbeiträgen? Also das ist ja auch wieder dieses Ding, wo es sich immer so drehen, wie sie es gerade haben wollen. Ja. Ne? Also je nachdem, ob es den Leuten halt gefällt oder nicht gefällt, wobei es bei der Oma ja dann auch damals der Intendant eingeknickt ist und da haben sie sich ja auch tierisch drüber beschwert, die Aktivisten von wegen so, ja, hier, man gibt jetzt nach und das war ja alles nur organisiert und das war ja überhaupt gar keine legitime Kritik und so weiter und so fort. Ja, beim Browser-Ballett können sie es ja zur Not noch auf die Produktionsfirma schieben, ne? Können sie das? Ja, können sie zumindest versuchen. Ja, keine Ahnung, aber ich meine, ist ja nur, ist ja glaube ich auch nichts geworden, also die haben ihr komisches Video da gemacht, Leute haben sich drüber aufgeregt und jetzt ist ja, Business as usual, machen sie, ja. Ja. Ja. Ja, so bisher, das ist nur gerecht. Immerhin hat die Generation 65 plus diesen Planeten in den letzten 50 Jahren voll an die Wand gefahren. Wieder empören sich zunächst Wenn man Reitschuster. Ja, vor allem, guck mal, das Ding ist, man erzählt hier, dass die Welt untergeht und dass der Planet brennt. Und seriöse Wissenschaftler sagen zwar, dass Klimawandel nicht so gut ist, aber diese Klimahysterie, wie sie beim Endverbraucher ankommt, die hat halt nichts mit Realität zu tun. Und da ist dann so, diese Generation hat den Planeten ruiniert. Mit Malthus Gedankengut, keine Ahnung, Alter, Ich muss gerade an Gustav Le Bon denken, das lese ich gerade hier mit Psychologie der Massen. Und der sagt ja auch, die lassen sich da im Prinzip, oder die Massen wollen eine schnelle Lösung haben. Ne? Mhm. Sind sehr in Aufruhr und wollen eine schnelle Lösung haben. Ja, das ist das auch ein bisschen, ne? Schnelle Lösung für den Klimawandel, der 1000 Jahre dauern soll. Die Linke ist eh genial. Eine neue Plage wäre gut, weil Klimawandel, aber trag deine Maske. Du willst nur, dass die Oma stirbt. Keine Ahnung. Ist reichweitenstarke Meinungsmacher. Eine Schande. Politiker. Schockiert mich. So, der Herr Hackemann ist auch von der FDP. Ist auch kein Rechter. Das ist einer von der London School of Economics, soweit ich weiß. Da haben sich sicher Leute richtig aufgeregt. Da musst du dann eigentlich nicht die Gemäßigten nach vorne schieben, oder? Zur Absicht, oder nicht? Scheint mir so. Da kommt doch jetzt am Ende wieder Martin Sellner oder so. Gilt bei Association. Mhm. Ich wirklich zutiefst. Moralisch anscheinend vollkommen bankrott. Dann? Ja, den kannte ich eben nicht. Ich glaube, der ist von der CDU gewesen oder so. Ja, und jetzt sind wir wieder bei Tichys Einblick, wenn ich das richtig sehe. Rechte Blogs. Öffentlich-rechtliche Witze auf Kosten von Kranken und Alten. Und wieder die Bild. Ja, Sendung freut sich. Lass uns doch dasselbe Video auch machen, nur mit halt hier und jetzt auf Weiß und später auf Missy. Linke Blogs empören sich über was weiß ich was. Ja, hier ja, wer überlebt am längsten, welcher LGBT oder sowas? Das kannst du genau so zusammenschneiden und genau so eine Reißerei machen. Und zum Schluss die Taz. Ja. Und vorher noch das mal alte in die Stellen. Media links unten. Ja. Diese Empörungswellen, die werden von der Bild-Zeitung mit dem Siegel, jetzt darf man sich auch als Konservativer empören, versehen. Und das halte ich deswegen für sehr gefährlich, weil auf diese Weise rechte Erzählungen auf einmal salonfähig werden. Bis in den Bundestag, bis in die CDU. Ne? Das ist der Bild-Konso. Ja. Ja, für den Lobo ist es doch schlimm, wenn die konservative Mehrheit überhaupt existiert. Also, und die ist doch so weit unterspült und unterwandert. Ich keine Ahnung. Wir driften immer mehr nach links und aber ein bisschen an Empörung über zu guten Geist der Linken, der ist dann auch haram. Ja, ich fasse das auch noch mal kurz zusammen. Also, das, was er da gerade sagt, ist, bitte auf gar keinen Fall irgendwelche Leute in meiner Opposition in irgendeiner Art und Weise an irgendwelchen Debatten teilhaben zu lassen. Das können wir uns wirklich nicht leisten. Ja. Das ist ja alles nur, die sind ja nur auf Schaden aus und wollen uns nichts Gutes. Ich bin Sascha Lobo, danke, dass Sie mich als Experten geladen haben. Sascha, kannst du noch mal eben das Cyberspace erklären? Ich glaube, der Hass ist. Außen auf Straße. CDU, CSU, teilweise sogar die SPD hinein. Eine ähnliche Dynamik, auch im Fall der Rassismus-Satire. Zunächst macht Autor Aurel Merz selbst. Teilweise auch in die SPD hinein geht das. Ja, sicher. Also, die Säuberung muss dann allumfassend sein. Ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Da sitzen auch genug alte Weiße. Liberals get the bullet too. Ja, und diese Geschichte hier, es geht nicht darum, die gesamte Polizei unter Generalverdacht zu stellen, aber solange uns Bilder wie aktuell aus Frankfurt und Düsseldorf erreichen und Racial Profiling-Studien abgesagt werden, müssen wir den Finger in die Wunde legen. Nee, Aurel, da ist keine Wunde. Also tut mir furchtbar leid. Deutschland nix USA, Aurel. Selbst bei Twitter auf das Video aufmerksam. Nur Stunden später twittert wieder ein Meinungsmacher. Jetzt haben wir den Halaschka. Der macht auch die Meinung. So ein Meinungsmacher ist das. So. Macht der den Halaschka. Andreas Halaschka an seinen. Der Multiplikator oder so ist ein Meinungsmacher. Aber der Halaschka, der ist doch eigentlich schon auch öfters mal ein bisschen eher eigentlich zurückhaltend. Also ich hatte den eher, also schon stänkerisch, aber halt eher als zurückhaltend in Erinnerung. Ja, die sind ja alle zurückhaltend. Eine rund 13.000 Follower. Miese, zersetzende Propaganda gegen unsere Polizei. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer wettert: Das ist gebührenfinanzierter Hass. Dieses Zitat gibt die Bild am nächsten Tag. Das ist mit euren eigenen Skalen gemessen, ist das gebührenfinanzierter Hass, genau. Lest mal bei der Amadeo-Antonio-Stiftung nach, wie das geht mit dem Hass, wie man den tarnt und wie man da Humor und Satire für einsetzt, ohne dass es einer merkt. Dann werdet ihr drauf kommen. Das ist gebührenfinanzierter Hass, wenn ihr es ohne Scheuklappen betrachten würdet. Tag in den Titel. Für ihren Artikel hat die Zeitung konservative Politiker angefragt, die sich über die gebührenfinanzierte Satire empören. Das ist kein satirischer Beitrag, sondern staatszersetzender Schund. Das machen ja auch öffentlich-rechtliche Magazine und ernstzunehmende Medien nie, dass sie Leute einladen, die einem dann das Wort reden. Also zum Beispiel Sascha Lobo in irgendeinem Beitrag über Rechte und Internet oder Anne Wiczorek in irgendeinem Beitrag über Frauen. Das würde niemals vorkommen. Die haben da immer ausgewogen. Wenn die Anne Wiczorek da ist, ist auch immer hier der Arne Hoffmann da. Ja. Das ist ja so, kennen wir ja. Da kommen wir auch gleich noch zu. Wird auch immer Donald von so gefragt, kennen wir ja. Ja, da haben wir gleich noch ein ganz tolles Beispiel vom Deutschlandfunk mal wieder. Unsere Fragen dazu hat die Bild nicht beantwortet. Längst wird die Aufregung um das Video auch von anderen für eine Generalabrechnung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk genutzt. Ein CDU-Funktionär kündigt direkt an, seine Partei werde die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags verhindern. Wenn dann eine Satirikerin, ein Satiriker sich lustig macht über bestimmte Themen, wird das gleich gesehen als Beweis dafür, dass das ganze System zu progressiv ist oder linksgrün versifft oder irgendwie was Böses im Schilde führt. Es gibt doch auch genug andere Beweise, dass das irgendwie nicht so astral ist bei denen. Nur weil wir haben angefangen mit dieser rassistische Mord und jener rassistische Mord und diese Geschichte, die alle nicht stimmen. Und jetzt machen wir hier dieses Lingo, die Finger in die Wunde, wo keine Wunde ist, und machen unseren komischen Krempel da, wo wir irgendwie die Trottelpolizisten, die unbedingt wissen wollen, ob das ein richtiger Deutscher ist, weil ansonsten wird er dann erschossen, weil er sein Fahrradpass da sich aus der Hosentasche zieht. Aber nein, es hat überhaupt nichts mit Ideen von den Linken im Moment zu tun. Nein, kein bisschen. Ewe, du wolltest auch was sagen. Ja, ich weiß nicht. Nachher werden wir gebannt. Ja, okay, dann mache ich lieber weiter. Und deshalb richtet sich das dann oft gleich gegen den Rundfunk als Ganzes, obwohl man eine einzelne Sendung kritisieren könnte oder müsste. Wie repräsentativ ist diese Empörung? Unsere Analyse ergibt jedenfalls, es sind oft dieselben, die für die Aufregung sorgen. Von den 50 Accounts mit der größten Reichweite bei der Rassismus-Satire waren fast die Hälfte auch schon bei der Debatte um die Umweltsau aktiv. Dam, dam, nein! Ich würde auch behaupten, dass die Redaktion des Sub-Magazins zumindest zur Hälfte vom Jahresanfang immer noch gleich geblieben ist. Ja, so genauso ist es in der Öffentlichkeit. Wer sich von einer Satire triggern lässt, lässt sich vielleicht auch von einer anderen Satire triggern. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Nee, noch nie. Und hießen die nicht eigentlich Penis, das Medienmagazin? Ja, ist jetzt Spin, das Medienmagazin. Am Anfang der Corona-Krise, glaube ich, hatten sie so einen Bericht mit Fake News, und dann haben sie empfohlen oder ganz lange besprochen auch, wie wichtig das ist mit der Quellenanalyse und dass man die Quellen auch dazu tut und so weiter. Und dann haben sie umgeschwenkt auf den nächsten Bericht, und da hieß es dann völlig belegfrei, wie die sozialen Netzwerke radikalisieren die Leute, die Algorithmen treiben die, ne, ihr kennt ja das Spiel, die ziehen die irgendwie in den Dreck und so weiter. Mhm. Ja. Und dem ist ganz überhaupt nicht belegt, ne? Das System Sascha Lobo. Ja, vielleicht haben sie dann gemeint, sie könnten sich dadurch, dass sie vorher über Belege gesprochen haben und über Quellen, dass sie vielleicht irgendwie ihre Kompetenz oder so, den Eindruck von ihrer Kompetenz ein bisschen in die Höhe ziehen. Aber das fand ich so schon auffällig. Ja, da wurde so viel Geld zum Fenster rausgeworfen für so einen qualitativ schlechten Spot. Das möchte ich auch nochmal herausstellen. Der war ja nicht nur einfach daneben, sondern einfach qualitativ einfach ganz schlecht produziert. Und ja, ZAP und andere Medien konnten da auch nochmal drüber berichten. Das war, denke ich mal, auch ein Teil des Hintergedankens. Ne? Da herrscht ja immer eine gewisse Kreisbeglückung. Ja. Kennen sich ja alle. Und nur wenn ich dran glaubte, er hat einen Dachschaden und die Belege werden im Kreis rumgereicht. Dann können die sich im Kreis bestätigen. Wie gesagt, das hat man über den Holocaust-Log dann schon mal ähnlich in der Art. Aber ich will ja auch nicht, dass der Stream gesperrt wird. Von daher, nächstes Thema, nächstes Glück. Ne? Opa, ja. Was ist los heute mit euch? Ja, nun. Apropos gesperrt. Hier müssen wir mit dem Gunnar Kaiser mal ein ernstes Wort reden. Er hat sich hier nämlich aufgeschwungen, zusammen mit einem Herrn von einer Schweizer Zeitung, wenn ich mich da richtig erinnere. Oh, was ist hier passiert? Ich glaube, das Archive hat gemütet irgendwie. Wo ist gar nicht mehr Archive? Indonesisch ist immer der Muppet-Frosch, ne? Sehr komisch. Ist gar nicht im Archive, was hier mit der Schrift passiert. Naja, auf jeden Fall. Kann ich gar nicht mehr lesen, wie der Herr hier hieß. Ich glaube Milosch mit Vornamen, aber den Nachnamen habe ich leider vergessen. Auf jeden Fall, er und der Gunnar Kaiser haben sich hier zusammengetan für das Intellectual Dark Web Europe. Und haben wir so einen Aufruf gestartet gegen Cancel Culture, den wir jetzt gar nicht vorlesen können wegen dieser merkwürdigen. Oder kann das nochmal jemand bei sich öffnen, ob das da auch so aussieht? Warte, ich check kurz. Wurden die gehackt? Keine Ahnung, vielleicht ist das auch nur, ich hatte das bisher auf meinem Laptop offen und das ist jetzt hier mein normaler Computer. Vielleicht eventuell ist da die Schrift nicht vorhanden oder so. Aber ich muss schon mal sagen, dass ich, wenn ich was positiv assoziieren möchte, würde ich es nicht irgendwie Dark Web nennen. Ja, eher nicht. Also das finde ich, auch dieses Bild ist nicht dazu angetan. Ich würde es Froschakademie nennen. Ungeküsste Prinzen, weißt du? Und dann jemand zensiert und nachher ist es aber ein wichtiger Beitrag in die aber Kultur. Aber dann bist du doch ein Teil der Incel-Bewegung, wenn du das ungeküsster Frosch nennst. Ja, bin ich doch auch. Ich bin Incel Lives Matter. Da habe ich andere Sachen gehört. Nein, von Veranstaltern ausgeladene Kabarettisten, zensierte Karikaturisten, pauschal verbotene Demonstrationen, Schriftsteller, deren Bücher aus dem Sortiment genommen werden oder von Bestsellerlisten getilgt werden, verfolgt und eingesperrte Whistleblower und Enthüller, Opernaufführungen, die abgesagt werden, Seminare und Vorlesungen, die nicht stattfinden können, weil sie gestört werden, Verlage, die gedrängt werden, bestimmte Bücher, die Bücher nicht herauszubringen. Ja, das fängt schon mal ganz gut an. Also, aber der linke Mob existiert nicht. Nee, kein bisschen. Otto und Margarete. Soll ich den Rest auch noch vorlesen? Ja, was wollen sie denn jetzt? Ich glaube, die wollen Geld. Ja, das wollen sie auch. Ja, die wollen gecancelt und Leuten wollen sie dann gerne einen Ersatz dafür geben, ne? Einen Ausgleich dafür zahlen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie in Schulen irgendwelche Workshops machen wollen und die Leute aufklären wollen, wie wichtig Meinungsfreiheit ist, etc. Also, gab es da nicht mal dieses kein Wort ist illegal, wo die Idioten nichts draus gemacht haben? Ja. Unsere Vaporware. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall klasse. Also ich finde die Idee super und ich finde es schön, dass jemand was macht. Ich finde es schade, dass wir keine große NGO in Deutschland haben, die sich für Meinungsfreiheit einsetzt und weil das die Zivilgesellschaft einfach nicht hinbekommt. Das Normale wird nicht bezahlt, ne, vielleicht. Und vielleicht ist das ja sozusagen der erste Anstoß. Und das wäre natürlich cool, ja, wenn man sowas da draus irgendwie machen würde. Ja. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass sie gar nicht an uns gedacht haben. Weil ja, diese Liste der Erstunterzeichner sind schon so ein paar YouTube-Menschen. Aber ja, die sind halt auch Schmuddelkinder. Von daher, wir machen es zwar irgendwie schon am längsten, aber War ja auch der Prominente bei, ne? War nicht auf der Liste. Ja, deutungsweit in Debatten. Kein Geld zu holen, deswegen. Das auch war, ja. Droht eine Spaltung der Gesellschaft. Das war hier ein Deutschlandfunk-Beitrag, wo sie so ein bisschen Gespräch hatten. Einmal war die Marina Weißband dabei, dann eine Dame, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, und die Judith Basat, die unsere Zuschauer ja sicherlich schon von diversen guten Dingen kennen. Und hier in dieser Debatte hat sie auch wieder eine sehr gute Figur gemacht, wie ich finde. Das ging auch unter anderem um das wunderbare System Don Alfonso, mit dem wir uns hier ja auch schon häufiger beschäftigt haben, wo sie da halt eben auch gesagt hat, dass dieser Beitrag von ihm über die Strobel vollkommen in Ordnung war und gut war. Und diese Dinge, und die, ja, die Weißband hat da so ein bisschen mit ihrem kleinen Stimmchen gesagt, so, ach ja, und hier und da, und es geht ja da und da drum, und die rechten Narrative, und bla bla bla, ne, also alles wieder so nach dem Motto, ja, das ist zwar schon richtig, dass man irgendwie die Sachen nicht tabuisieren darf, wie die Judith halt auch gemeint hat, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, so, weil die AfD über Probleme mit dem Islam redet, dürfen wir jetzt alle nicht mehr über Probleme mit dem Islam reden, weil das ja jetzt dann der AfD gehört und das Thema. Und damit ist es halt pfui und deswegen darf es keiner mehr anfassen. Das ist halt eine gefährliche Sichtweise. Und ja, also ich meine, das ist unseren Zuhörern, Zuschauern hier ja sicherlich klar, dass wir das auch so sehen, dass es eine Schwierigkeit ist. Genauso auch dieses Ding mit dem Antifeminismus wird hier auch angesprochen. Die Judith bezieht sich da auch auf die Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja quasi auch sagt, dass das ein rechtes Narrativ ist mit dem Antifeminismus und damit halt eben dann quasi sagt, so nach dem Motto, ja, wenn man das irgendwie kritisiert mit dem Feminismus, dann muss man da auf jeden Fall irgendwie von rechts kommen oder denen das zuträglich, ist denen das zuträglich oder was auch immer. Und das ist ja auch eine Sache, die wir ja schon seit Anfang an begleiten. Ne? Also, und ich kann mich da auch noch dran erinnern, ich war ja mal im Bundestag bei einer Veranstaltung von den Grünen mit dem Titel "Wer will die Uhr zurückdrehen? Antifeminismus und Rechtsextremismus". Und wie der Name von dieser Veranstaltung schon sagt, das war halt eben auch das, was sie da herstellen wollten, diesen Zusammenhang. Da gab es dann eine Dokumentation, die jemand gedreht hatte über Homosexuelle in Russland, wie die da angegangen werden. Und da wurde dann halt direkt der Bogen von dieser Dokumentation, die meines Erachtens nach, also wo ich jetzt nichts dran auszusetzen hatte, ich glaube, die war schon gut, die war auch nur auf dieses Thema bezogen, aber in dieser Veranstaltung halt von den Grünen wollte man das dann so drehen, so nach dem Motto, ja, die beschweren sich da ja über irgendwas mit Gender und hier beschweren sich auch Leute über irgendwas mit Gender, mit anderen Worten, das sind die gleichen Leute, die teilen alle Ziele und das ist halt eine Gruppe, ne? Und deswegen ist das halt alles Rechtsextremismus oder führt den Rechtsextremismus und so weiter und so fort. Ja. Also auf jeden Fall ganz gut vom Deutschlandfunk, dass er sich dann nicht nur die Leute einlädt, wie die Frau Weißband, von der ich persönlich überhaupt nichts halte. Und auch die Sachen, die sie da wieder gesagt hat, haben sie jetzt auch nicht unbedingt. Sie hat sich auch über GEMA-Geld da schon ausgelassen gehabt in ihrem einen Video und so weiter und so fort. Also die ganze Information, die die Dame hat sie sich irgendwo zusammengelesen von irgendwelchen Meinungsartikeln, von irgendwelchen Leuten. Und das ist alles. Das ist auch so eine, die in Überschriften spricht, hauptsächlich. Ja, das fußt auf nichts Vernünftiges, aber ja. Es ist ein bisschen schade, dass das dann so als gleichwertig da irgendwie dargestellt wird. Aber ja, ich sag mal so, besser als wenn sie nur die Weißband da runterschreiben lassen würden, was ja auch schon oft genug passiert. Aber es ist schon verrückt, dass jemand, der mal für eine 3%-Partei irgendwie gearbeitet hat und daher praktisch seine gesamte Bekanntheit nimmt, dass so jemand auf so lange Zeit einen Expertenstatus genießt, zu allen möglichen. Ja, sie ist ja mittlerweile bei den Grünen untergekommen, ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt nichts mehr mit Politik machen würde oder so. Ja, aber also sie ist, hat, ist da ja kein führendes Gesicht. Und da hat sie auch noch ein Buch geschrieben, ne? Also und, und jetzt macht sie ja da auch irgendwelche Bildungsarbeit, politische Bildungsarbeit. Das ist ja gerade so ein bisschen das Dumme an der ganzen Sache, dass man die, ja, die Expertise der Dame, die sich meines Erachtens nach halt nur, oder meiner Erfahrung nach nur auf irgendwelche Meinungsartikel von irgendwelchen Leuten stützt, da dann halt wieder hochhebt auf das Plateau von Bildungsarbeit. Aber ja, kann man leider nichts machen. Es gäbe es dann eine Pipeline. Das war hier eine Reportage über die Demo von gestern. Sind wir jetzt bei dem Thema gelandet. Gestern gab es ja diese Demo in Berlin, wo ich ja von außen, ich habe es versucht, das irgendwie zu verstehen, was da jetzt genau los ist oder so. Und also ich habe so empfunden, als wären das irgendwie mindestens zwei, wenn nicht sogar drei verschiedene Sachen irgendwie gewesen. Eine am Brandenburger Tor, eine irgendwie an diesem Stern und dann nochmal. Ja, es waren auf jeden Fall mehrere Sachen angekündigt. Und angemeldet. Die Polizei hat auch so ein bisschen auseinandergetrieben oder so, ne? So irgendwelche Barrieren gebaut und so. Und dann nochmal vom Bundestag irgendwie. Also das hatte ich irgendwie jedenfalls so mitbekommen. Das machte so ein bisschen den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, diese Sachen sind ja jetzt auch verbunden, ne? Es ist nicht, dass es alles ewig weit auseinander ist, aber mir kam das so vor, als wären das irgendwie getrennte Dinge. Naja gut, ich meine, du darfst wahrscheinlich Höchstauflagen, Teilnehmerauflagen und wenn du dann mehrere Kundgebungen an verschiedenen Orten ankündigst, ist schon klar, dass die Polizei dann versuchen wird, von vornherein zu verhindern, dass sich die zu einer großen Demonstration vereinigen, einfach wegen der Corona-Auflagen. Die hatten doch im Vorfeld, um die Demo auf jeden Fall durchziehen zu können, 1000 verschiedene Demos angemeldet von 1000 Leuten. Okay. Also, die hätten sie alle auch einzeln irgendwie absagen müssen. Daher ist schwer zu sagen, wie viele das wirklich waren. Ne? Heute waren auch nochmal 2000 Leute unterwegs. Die Polizei ist auch wieder dagegen vorgegangen, wegen Nichteinhaltung der Corona-Auflagen. Lustigerweise waren auch 3000 Leute am Tagebau in Garzweiler und haben da Bagger besetzt und so. Da habe ich jetzt in dem Bericht von der Tagesschau aber gar nichts dazu gelesen, inwieweit da die Vorschriften eingehalten wurden. Also dieses Geschmäckle bleibt da schon, also für mich. Ich glaube weder, dass irgendwie 5G zu Corona führt, noch dass veganes Kochen ohne koschere Zutaten irgendwie hilft oder so. Aber auf der anderen Seite würde ich schon die Freiheit dieser Menschen verteidigen, für ihr Ding auf die Straße zu gehen. Und wenn gleichzeitig halt Demonstrationen gegen Kohle stattfinden können, warum kann dann eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung nicht stattfinden? Herr Greisen hat bestimmt gesagt, ich mache das nicht ohne Gegenwehr oder so, so ein Signal oder so wollte er setzen, vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, nicht, dass er nachher gehen muss, so wie. Oder muss er das seiner Frau versprechen? Ich mache das nicht ohne Gegenwehr. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall haben sie es dann ein bisschen schlecht verkauft, weil das klang ja schon so ein bisschen so danach, als wäre das aus politischen Gründen, diese Absage. Ja. Hatte ich auch das Gefühl. Es gibt ja jetzt auch ganz viele Reaktionen, zum Beispiel von der Frau Lambrecht, die sagt, diese Bilder von Neonazis und Reichsbürgern vor dem Reichstag, das darf sich niemals wiederholen und so. Also es wird auch schon kräftig ausgeschlachtet, dass da halt alle möglichen Leute, das ist ja ein Sammelbecken für Unzufriedene, glaube ich, im Endeffekt. Für Leute, denen irgendwie die Hummeln im Hintern haben. Ja, das denke ich mal auch. Und also auf jeden Fall dieser Beitrag hier vom Cicero, den fand ich ziemlich gut. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das alles so komplett ist und so. Es macht auf jeden Fall den Eindruck. Also er schreibt hier, es sind mehrere Autoren, die Autoren hier schreiben da zum Beispiel auch über eine Dame, die in der Tourismusbranche tätig ist und da ganz, ganz gewaltig in Schieflage geraten ist, auch Bekannte da aus der Branche schon hat, die, die schon pleite sind und wo hier auch drin steht, dass sie sich politisch eher bei der FDP verortet und so. Und dann halt eben dieser Herr Schrang kommt ja auch drin vor in diesem Ding, der hier halt eben, also sie schreiben auch, dass er irgendwie meint, dass Bill Gates irgendwas macht und so weiter und so fort. Und er irgendwie Weltfrieden haben möchte oder so. Also ich fand das... Schwein. Das also geht ja gar nicht, Weltfrieden. Also ist haram. Ja, genau. Also ich fand das halbwegs fair auf jeden Fall. Also ziemlich fair eigentlich. Es wird auf jeden Fall hier nicht das Bild gemalt, dass es irgendwie ja nur Rechtsextreme und dumme Leute gibt, die es nicht merken oder so. Wobei ich aber bei manchen Sachen halt, das muss ich halt auch sagen, irgendwie so diese, also zumindest für mich jetzt persönlich gesprochen, teilweise fand ich es schon bei sozialen Medien, wenn die Leute dann irgendwie so meinten, so ja, also den Hildmann gibt's halt, ne? Und diese ganzen Sachen da von deren Telegram-Gruppen und so, die gibt's halt auch. Und es gibt auch genug Leute, die wissen, was der da schon abgezogen hat mit irgendwelchen Fahnen und irgendwelchen ja, wilden Statements, wo er vielleicht edgy mit sein will oder so. Keine Ahnung, ob das wirklich seine politische Gesinnung dann ist oder ob er sich da jetzt nur die Leute irgendwie zum Feind machen will oder so, damit er sich selber damit dann irgendwie zum Märtyrer machen kann oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es kann mir auf jeden Fall auch keiner erzählen, dass es da nichts gibt, wo man nicht wenigstens sagen muss, so ja, aber mit den Leuten will ich nichts zu tun haben. Selbst wenn man jetzt halt zu dem hingeht, das will ich halt nur gesagt haben, ne? Weil das ging da nämlich halt auch schon so teilweise in die Richtung. Und wir kennen das ja auch noch von diesen ganzen GEMA-Geld-Geschichten und so, wo wir uns ja auch dagegen gewehrt haben, da ständig uns rechtfertigen zu müssen für Dinge, die damit nichts zu tun haben. Aber das ist wirklich was anderes, weil, also wenn der Janopoulos da irgendwie, keine Ahnung, was irgendwie gesagt hätte und dann irgendwelche Sachen da organisiert hätte und da wäre irgendjemand, hätte irgendjemand mitgemacht oder so, dann wäre das sicherlich zugetroffen, aber das ist halt da nicht geschehen, aber bei dieser Sache hier halt eben schon, also das kann man schon wissen, dass da Leute halt sind, die da ein bisschen haram sind und ja, also muss man dann halt wissen und auch ist auch zu erwarten, dass irgendwelche Leute das dann so auslegen wollen, dass sie dann sagen, ihr macht euch jetzt hier mit denen gemein oder so. Ja, aber, ja, man sollte nicht so tun, als wenn das in allen Situationen egal wäre, ne? Aber das aber, mit jemandem da läuft oder so. Ja, ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber das Ding ist doch auch, dass das doch ein völlig legitimer Protestgrund ist, zu sagen, guck mal, wir haben hier ein Modell X, andere Länder machen Modell Y, ich bin unzufrieden. So. Klar laufen dann manchmal hier ja, und da irgendwelche wirren Leute mit, aber ich finde halt so, also wenn man die Debatte auch schon einstampfen will, dann ist man ja, dann denkt man ja gar nicht mehr nach. Ja, eben, das ist ja auch schon wieder eigentlich was anderes. Ja, und im Rechteverhältnis ist es ja dann auch nochmal so, dass man ja in so eine Ordnungswidrigkeit praktisch mit den Masken oder so mit einem Grundrecht im Prinzip abwägt oder gegeneinander abwägt. Ja, und dann sollte das Grundrecht schon gewinnen, ne? Also oft demonstrieren, in dem Fall. Naja, also ja, ich bin jetzt zwar kein Anwalt, aber die werden dir sicherlich sagen, dass das keine Grundrechtseinschränkung ist, wenn sie dich vor die Wahl stellen, da entweder teilzunehmen und dir eine Maske aufzusetzen, also halt diese Auflagen zu erfüllen, die es ja bei Demonstrationen irgendwie gibt, oder halt eben dann da nicht teilzunehmen oder was. Nun, nicht. Das kannst du ja vor der Demo noch praktisch nicht sagen, deswegen, ne? Wenn das eine Einschränkung vom Grundrecht. Nö, also wenn doch, die, wenn sie die abbrechen, ist das was anderes halt. Die kann man ja berechtigt sein, dass das berechtigt ist, wenn die abgebrochen wird. Wenn die im Vorfeld deswegen zu verbieten, ist dann eine Abwägung dieser Rechte, die ja, in eine Richtung ausfallen kann. Ne? Mhm. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Finde ich ganz gut. Scharfe. Ja, da haben wir eh schon alles gesagt. Der Artikel, der war jetzt okay. Auch nichts mehr. Also. Da gab es aber noch eine Gegenklage oder sowas, ne? Von der Polizei, glaube ich. Und ja, noch mehr Leute, alle wollten jetzt. Alle waren sauer auf den Geiseln, ne? Die einen ja. arbeiten mussten, die anderen wollten sie irgendwie vor das Gericht nochmal mussten und so. Und jeder wollte nochmal im Kreis klagen, weil Gründe. Ja, auch genau. Bisschen in die Kamera fällt noch rein. So, die SPD Berlin sagt, seid dabei am Samstag Kundgebung Solidarität statt Schulterschluss mit Nazis. Solidarität statt Schulterschluss mit Nazis und gegen den Marsch von Querdenkern und extrem Rechten. Und jetzt haben wir hier den, kann man das auch nochmal groß machen? Berliner Morgenpost, unteilbar Demo in Berlin, war was, was es auch mal gab, vor der ganzen Corona-Sache natürlich. Geisel, Doppelpunkt, kein Problem mit Radikalen zu demonstrieren. Bei der Berliner Unteilbar-Demo liefen auch Linksradikale und Mitglieder der Grauen Wölfe mit. Der Innensenator bleibt gelassen. Berlins Innensenator Andreas Geisel, in Klammern SPD, sieht kein Problem darin, an Straßendemonstrationen teilzunehmen, bei denen auch Extremisten mitlaufen. Das sagte er im Rahmen der Fragestunde, wahrscheinlich im Abgeordnetenhaus, denke ich mal. Ja, da ist ja dieser Twitter-Account, der Argonerd, der ist sehr gut darin, diese Diskrepanzen zwischen Aussagen oder Bildern oder so einzufangen. Das macht er mit großer Hingabe und es sind immer wieder schöne Sachen dabei. Ich muss da spontan an Mark Cuse und seine repressive Toleranz denken. Alles, was von links kommt, ist gut. Alles, was von rechts kommt, ist haram. Und das steht auch so an der Scheune, glaube ich. Ja. Aber der Geisel hat doch gerade auch den Schulterschluss mit den anderen Rechten gemacht, oder nicht? Ich habe das falsch verstanden. Also der Geisel ist so offen, habe ich mir gedacht, beide Rechts schien mir so. Okay, da weiß ich nichts drüber, aber gut. Nee, wir haben ja gerade gesehen, dass die Partei vom Herrn Geisel gesagt hat, sie demonstrieren gegen das Querdenken und extrem Rechte. Also denke ich nicht, dass der Herr Geisel offen für beide so Seiten ist. Ja gut, ich meine, also, Türken... Ja gut, du verstehst das jetzt so, wie das da auch gemeint ist. Ich habe das jetzt so verstanden, wie es da steht. Also die Grauen Wölfe sind natürlich auch Rechtsextremisten. Also insofern ist das schon so, aber ja. Ja, offen. Ja, da wird er dir dann erklären, dass es halt da um was, um die Sache ging und nicht um wer da mitläuft, bla bla bla. Genauso, was dir auch jemand in Berlin erzählen wird, wenn man ihn auf Attila Hildmann anspricht. Und Attila V-Mann. Ey, Leute, wer hat den... Und dann gibt es noch den V-Mann X, aber wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Ey, ja, da habe ich auch schon gehört, der Eckert war der Einzige, der streamen konnte. Das kann doch auch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Hey, aber wer hat den Artikel eingereicht, Alter? Die popkulturellen Wurzeln des Insel-Movements, the Big Bang Theory is radicalizing our young boys into fanatical hatred towards women and minorities. Alter, ja, das ist jetzt mal wieder Deutschlandfunk von der Seite, wo er sich jetzt nur eine, die gerade ein Buch geschrieben hat, wo wir auch gleich noch zu der Person kommen, weil das nämlich durchaus eine Rolle spielt in diesem Fall. Wer das hier ist, der hier im Deutschlandfunk irgendwie erklären darf, dass wir alle sterben, weil die Insels kommen. Genau. Lass mich raten, das wird die Enthüllung, wer das war, wird ein Riesenkracher. Das wird ein Riesenkracher, ja. Genau. Und eben popkulturell, also ihr müsst halt wissen, Big Bang Theory und so, das ist halt total schlimm, wisst ihr. Da sind Männer, die haben ein Interesse an Frauen und die merken das nicht, aber dann irgendwie wird dann da was draus und so und das ist total, das geht ja gar nicht, ne? Also da wird ja ein komplett schlechtes Bild vermittelt und deswegen kommen die Insels und bringen uns alle um. So ist das halt, ne? Also ich meine, das muss man halt mal ganz klar so festhalten. Ja, und was hier natürlich auch wieder ist, ich meine, ihr könnt alle diesen Artikel mittlerweile selber schreiben, würde ich fast vermuten, wenn ihr uns hier länger zuhört. Na, das, die Santa Barbara-Geschichte muss natürlich hier drin sein und hier dann Verquickung mit irgendwelchen Pickup-Artists von vor 10 Jahren oder weiß ich nicht was und Joker-Film. Breivik, wo ist Breivik? Ja, ich glaube Breivik sogar kommt jetzt nicht drin vor, aber dafür natürlich irgendwie hier in Deutschland der Typi Halle. Da, Halle, ja genau. Ja, weil das auch so ein deutsches Phänomen ist, ne? Das ist ja doch eher amerikanisch. Der Attentäter von Santa Barbara war bei Pickup Artist Hate angemeldet. Ja. Was ist jetzt? Sind das Leute, die Pickup Artists nicht mögen? Ja, genau. Vermutlich. Pur Hate ist Hass auf Pickup Artists. Hm. Also. Von dort aus zog die Bewegung weiter zu Foren wie 4chan. Was? Wo sie noch heute einen starken Frauenhass. Was ist das für ein Geschwätz? Ja, muss da so ein Damm zwischen, ne? So, die zog dann weiter. Ja, ja, ja, Bewegung, ja, ja. Erst haben sie Tichy gelesen, dann Dushan Wegner und dann Pianio. Genau. Sehr eine Kette. Ja, und schon ist dieses Stochastisch. Das Stochastisch von ab. Diese Frau hat ein komplettes. Ich hasse Big Bang Theory. Ja. Und trotzdem kritisiere ich den Feminismus. Schachmattkracher! Ja, also ich meine, die Frau hat ein Buch darüber geschrieben, ne? Also ohne Scheiß jetzt. Die hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und das ist auf diesem Level. Das ist auf dem Level von, ich zähle diesen ganzen Quatsch auf und das ist dann meine Analyse hier irgendwie. Und auch wieder nur Zeug, was man irgendwo gesehen hat. Ja, aber ja, die Frau, das jeden zweiten Abend, dann kannst du es nochmal aufschreiben, ne? Die Frau Kracher mag Big Bang Theory natürlich auch nicht. Ich glaube, eine große Rolle spielen aber auch generell so popkulturelle Tropen, die einfach suggerieren, dass man der Richtige für eine Frau sei, obwohl sie anfangs Nein sagt. Seid ihr irre? Habt ihr noch nie irgendwie von Balz und Spiel und natürlich gehört das auch dazu. Nein. Oh Gott, ey. Nee, das ist Frauenhass. Wenn man was von Frauen will, dann ist das Frauenhass. Das weiß man doch. Die Darstellung von männlichem Begehren, dass ein mögliches Nein der Frau im Prinzip ignoriert. Wie geht das denn? Im Prinzip, ja. Im Prinzip. Im Prinzip, aber in Wahrheit und wahrhaftig tatsächlich nicht. Eine weit verbreitete toxische Männlichkeit, in der Männer zum Beispiel nicht mit Frauen befreundet sein können. Das Problem ist, Männer können mit Frauen befreundet sein, solange keine sexuelle Anziehung zwischen ihnen besteht. Sobald die aber besteht, wird das sehr schwierig. Ich spreche aus Erfahrung. Viel Spaß dabei. Ja, jeder spricht aus Erfahrung. Also. Man kann es versuchen, ne? Ich meine, ja, aber daher kommt ja auch diese Trope, ja, weil viele Leute dann enttäuscht sind. Ja, aber da muss man halt dann schlauer sein. Warte mal, was, Veronika Kracher? Du hast das nämlich wie üblich falsch rum aufgehängt. Weil was sie ja hier wieder denken ist, von wegen, erst kommen die Leute und überlegen sich irgendwelche Serien und dann kommt die Gesellschaft und die wird dann durch die Serien, wird die dann so gemacht, wie die ist. Und nicht so, dass sich die Leute irgendwie denken aus ihren eigenen Erfahrungen und so heraus, die Autoren von diesen Serien. Ne, solche Sachen zu schreiben, wo viele Leute sich da drin wiederfinden. Deswegen damit sieht man auch überall diese Horden von Sheldons rumlaufen. Viele aktuelle Serien, wie beispielsweise Adventure Time, zeigen ein viel diverses und viel wichtigeres Gesellschaftsbild. Seid ihr irre? Adventure Time. Und My Little Pony. Nein, Veronika, so ist es. Nachmittags Zeichentrickserien sind. Ja. Nicht dazu da, um ein Gesellschaftsbild. Für Kinder, für vorpubertäre Kinder. Das ist ja echt der Kracher. Ja, das ist aber genauso wie Anita Sarkeesian. Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Von dem du null Plan hast, Veronika. 14 Euro für sowas. Auf jeden Fall, das ist ja genau das Gleiche, was bei Anita Sarkeesian damals auch rausgekommen ist. Ihr Ding war ja auch, ja, nee, spielt nicht dieses Spiel hier, die sind alle schlecht, so spielt dieses Spiel hier, das ist ab 12. So, ne, das ist gut. Da ist nichts Schlimmes drin, so, ja, geil. So, und jetzt kommen wir zu Veronika Kracher nochmal. Dieses Ding hier, bin ich immer noch froh, dass ich das damals bei gesnapshottet habe, weil sie hat es nämlich dann irgendwann auch mal geändert, weil sie sich wahrscheinlich schon gedacht hat, dass es eventuell die Leute nicht so geil finden. Das hier war nämlich mal ihre Twitter-Bio. Freie Journalistin, marxistische Feministin, Incel-Expertin. Arbeitsschwerpunkte, Incels, Alt-Right, Antifeminismus, feministische Gesellschaftskritik. Marxistische Feministin, das ist die Expertin vom Deutschlandfunk für diese ganzen Sachen. Selber komplett ideologietriefend bis in die letzte Ader. Und die kann da jetzt den Leuten die Welt erklären für Rundfunkbeitrag. Marxistische Feministin. Also das auf jeden Fall. Und ich finde auch diese Beschäftigung, diese Intensive, sich als Insel-Spezialistin oder so dazu sozusagen darzustellen. Also wenn ich mir das anders vorstelle, das ist nur, damit sie ihrer Opposition halt komplett unterstellen kann, dass das ja alles nur Terroristen im Training sind und so, und dass man die auf jeden Fall klein halten muss. Das ist auch so eine Art, diese Cultural Appropriation dazu zu tun, als würde man wissen, was in Männern vorgeht. Ne? Das kann sie doch gar nicht so genau sagen. Ja, das auch noch. Aber ich meine, gut, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Diese Leute, die halten sich ja sowieso für die Kulturexperten, und wenn sie dann auch noch eine Vagina haben, sind sie sowieso fürs Geschlechterverhältnis auch die absoluten Experten. Alle anderen Leute sind ja nur, wie heißt dieses Wort immer da, mit entfremdet und so, ne? Kennen wir ja alles. Ja, müsste sich mal einer von uns irgendwo rausnehmen, so eine spezielle Gruppe von Frauen und sagen, ich bin jetzt Spezialist bei, keine Ahnung, über Friseusen oder so. Marxistische Feministin, ja. Marxistische Feministin. Läuft, herzlichen Glückwunsch, Deutschlandfunk, auf jeden Fall. Ja, dann hieß es kennengelernt, bei so einem marxistischen Fest wahrscheinlich. Ja, kauft lieber Miete pro Kopf, wenn ihr schon ein Buch kaufen wollt. Genau. Ja, und wir bleiben beim Thema Marxismus. Die MLPD-Vorsitzende im Interview, und das werden wir uns komplett durchlesen, weil es ist wunderschön. In einer klassenlosen Gesellschaft würde der Egoismus verschwinden, sagt die gute Dame, aber wir lesen es gleich auch nochmal im Zusammenhang. So. Würde. Vor den Kommunalwahlen sollten die Bürger in NRW wissen, dass die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, in Klammern MLPD, dort in Anführungsstrichen verdeckt antrete. So informierte jüngst der Verfassungsschutz. Dazu benutzte die Partei mit ihren 2800 Mitgliedern unabhängige Wählerbündnisse. Ob die Warnung nötig war? Im Gespräch bekennt sich die Bundesvorsitzende Gabi Fechtner frank und frei nicht nur zu ihren Wahlbündnissen, sondern auch gleich zur Diktatur des Proletariats, zum Genossen Stalin und zur Verheißung der klassenlosen Gesellschaft, die uns erlösen werde. Bin schon. So, ja, klar. Volle Power, ne? Welt. Frau Fechtner. Der Verfassungsschutz warnt, sie betreiben bei Wahlen eine Art Camouflage. Das liege daran, dass sich die MLPD in einer fortlaufenden Verfolgungssituation durch den Staat wählt. Also ist jetzt das Zitat vom Verfassungsschutz. Dazu Frau Fechtner. Eins stimmt, wir stehen unter Beschuss. Dass wir verdeckt zur Wahl antreten würden, ist aber falsch. Wegen dieser Behauptung klagen wir auch gerade gegen den Verfassungsschutz. Welt, in welchen Wahlbündnissen arbeiten Sie mit Fechtner? Wir sagen ganz offen, dass im Bündnis wie auf Gelsenkirchen oder Solingen aktiv MLPD-Leute auf den Listen stehen, neben Mitgliedern anderer Parteien und vielen Parteilosen. Angeblich. Arbeiten Sie auch mit der Linkspartei zusammen? Fechtner, mit der Basis der Linken gibt es Kooperationen. Aber die Parteispitze wird vom rechten Parteiflügel dominiert. Die lehnt das nein, ab. Nein, wie geil. Oh, schlecht. Läuft. Welt, es gibt rechte Linke? Rechner. Zum Beispiel Gregor Gysi, der hat sogar gesagt, er würde lieber FDP als MLPD wählen. Welt, wie bitte? Rechner. Ja, Gysi ist kein echter Sozialist. Welt. Nein. Aber sie haben doch viel gemeinsam, zum Beispiel die Abneigung gegen Privateigentum. Fechtner. Tagespolitisch gibt es viel Vernünftige bei den Linken. Aber vom wirtschaftlichen Sozialismus hat sich die Partei abgekehrt. Die letzten parlamentarischen Erfolg. Vor allem wissenschaftlicher Sozialismus, das ist halt seit mehr als 80 Jahren diskreditiert, 50 Jahre diskreditiert. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich keine Ahnung, geschichtsvergessen wie nochmal was. Also, nein. Was Welt. Sie nicht? Rechner, wir haben gegen massive Behinderungen Wahlergebnisse in einzelnen Bezirken von bis zu 5% erzielt. Wir kämpfen um jede Stimme. Aber es ist nicht unser primäres Ziel, möglichst viele Prozentpunkte zu sammeln. Als Partei in Deutschland, wohlgemerkt. Welt, was dann? Wir arbeiten außerparlamentarisch in Gewerkschaften, Bündnissen, Antifa-Gruppen. Aber das hat nichts mit Linksextremismus zu tun. Das bedeutet einfach nur Antifaschismus und Freiheit und so. Ja. Dadurch haben wir gesellschaftlichen Einfluss gewonnen. Kulturmarxismus ist eine Verschwörungstheorie und das gibt's nicht und alles ist in Ordnung. Schauen Sie weg. Welt. Und so wollen Sie ein Bewusstsein für die Überlegenheit der marxistisch-leninistischen Weltanschauung schaffen? Rechtsextreme Verschwörungstheorie, Kulturmarxismus. Fechtner, hätte ich nicht schöner sagen können. Ja, wir sind in allen wichtigen Bewegungen engagiert. In der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, in der Frauen- und der Umweltbewegung, wie bei Fridays for Future. Kulturmarxismus, Verschwörungstheorie. Welt, das kann der grünen Bewegung kaum recht sein. Fechtner, bei Teilen der Grünen stellen wir einen massiven Antikommunismus fest. Ich nicht, aber ja, für mich sind es eher Melonen, außen grün und innen rot, aber gut. Welt, wer hätte das gedacht? Fechtner, die versuchen fast immer uns rauszuschmeißen. Klappt aber nicht. Die meisten Jugendlichen bei Fridays for Future haben kein Problem mit uns. Alles gut für die Zukunft, alles prima. Da kann nichts schief gehen. Welt, woher nehmen Sie die Hoffnung, dass es einst zum Sieg des Sozialismus kommen wird? Immerhin ist das sozialistische Experiment 1989-90 gescheitert. Fechtner. Was da zusammengebrochen ist, das war gar nicht der Sozialismus. Sondern ein als Sozialismus getarnter bürokratischer Kapitalismus. Hm. Ach. Welt, ach. Fechtner. Er wurde von innen heraus verraten. In der Sowjetunion stand eine bürokratisch-kapitalistische Herrschaftsschicht, die den Kapitalismus insgeheim restaurierte. Welt, wann genau geschah das? Fechtner. Das ist ja auch nicht erwischt. Das setzte sich mit dem 20. Parteitag der KPdSU in der Sowjetunion 1956 durch. Da habt ihr es. Welt. Das lässt sie noch auf den... Warte. 56. Das war im selben Jahr im Februar, wo Khrushchev seine Geheimrede über Stalin und die Verbrechen des Gulags gehalten hat. Das also, meint sie wahrscheinlich auch. Da kam der Kapitalismus bei. Der Genosse Stalin kommt gleich noch. Was lässt sie noch auf den wahren Sozialismus hoffen, fragt die Welt. Fechtner. Offenkundig kann der Kapitalismus nicht die großen Weltprobleme lösen. Der weltweite Hunger, unter dem schon offiziell 1 Milliarde Menschen leiden, die globale Armut oder die Umweltkrise. Das werden immer mehr Menschen entdecken. Ne, die ganzen Krisen, man entdeckt die ja so schlecht. Der wissenschaftliche Sozialismus dagegen, Welt, also der richtige, Fechtner, kann diese Probleme lösen. Er besitzt Überzeugungskraft, und zwar jetzt schon. Welt, wie kommen Sie darauf? Fechtner. Laut Umfragen sagen um die 50% der Bewohner westlicher Länder, Sozialismus sei eine gute Idee. Welt in Deutschland? Fechtner. Laut Ipsos-Umfrage halten in Deutschland 45% der Menschen sozialistische Ideen für höchst wertvoll. Als wir im Juni in Gelsenkirchen unsere Lenin-Statue aufstellten, merkten wir das. Es gab natürlich eine polarisierte Auseinandersetzung, aber wir bekamen auch viel Applaus. Welt, die Bezirksvertretung protestierte, weil Lenin für Gewalt, Unterdrückung, Terror und schreckliches Leid stehe. Also das war jetzt ein Zitat von der Bezirksvertretung wahrscheinlich. Fechtner, wen verteidigt sie damit? Den Zaren oder den weißen Terror? Welt, die Weißen nannte man die monarchistischen Gegner der Sowjets im Bürgerkrieg. Fechtner, sonst hat Lenin niemanden unterdrückt. Vorsitzerlagen aus dem Moskauer Archiv, dass Lenin niemand unterdrückt hat. Da stand gleich das drauf, genau. Neben den Unterlagen, die sagen, dass Frau Kahane niemanden geschadet hat. Kurz, nur ein paar Monate nach der Machtergreifung hat auf Lenins Geheiß wurden die ersten Gulags errichtet. Also sorry, ich arm. Und nicht nur für Weiße, sondern halt für alles Mögliche, was sich der Revolution in den Weg stellt. Ja, auch mal die Frage, wäre ja auch in dem Fall erlaubt, waren die Weißen in dem Fall keine Menschen? Oder Nur da, also war für die Monarchisten, die Zarenfamilie einfach in einem Verschlag zusammenzutreiben und umzubringen. Das war schon in Ordnung, weil es waren ja auch die Zaren. Ne? Auch die Kinder waren ja Zaren. Die Minderjährigen und so. Stalinisten. Aber als die möchten sie nicht bezeichnet werden. Auf jeden Fall Welt. Da widerspricht ihnen die westliche Forschung. Auch Stalin schätzen sie offenbar trotz des millionenfachen Mordes in der Stalin-Ära. Fechtner. Wir verteidigen Stalin, weil er sich der inneren Aushöhlung des Sozialismus widersetzt hat und weil er verdienstvoll gegen den Hitlerfaschismus gekämpft hat. Ja, sicher. Welt, als Stalinisten wollen sie aber trotzdem nicht bezeichnet werden. Fechtner. Nein, das ist ein antikommunistischer Kampfbegriff. Obwohl der Stalin natürlich total prima war, wie wir gerade gelesen haben. Auch in der Zeit Stalins wurden Verbrechen verübt. Der Geheimdienst, der ist schuld, war halt selbst verbürokratisiert. Dass Stalin persönlich dafür verantwortlich war, ist nicht bewiesen, meint doch, die Dame. Doch, also gibt handschriftliche Notizen. Also es gibt handschriftliche Notizen, dass er angewiesen hat, dass die Leute in die Gulags kommen sollen. Also, Stalin hat auch angewiesen, dass Kommunisten in die Gulags kommen. Das habe ich am wenigsten verstanden, aber es war dann war wirklich so. Ja, oder auch der Umgang mit Trotzki. Also das kann man einfach nicht wegdiskutieren, dass Stalin in seiner Umgebung ausradieren hat lassen, was ihm nicht gepasst hat. Ja, ja. Die Blaupause für Adolf geliefert, so kam mir das vor. In dem für die gesamte westliche Geschichtswissenschaft schon, sagt die Welt. Fechtner, die ist voreingenommen. Sie blendet viele Fakten aus. Das zeigt auch die Debatte um Lenin. Den macht sie verantwortlich für 100.000 Opfer des Weißen Terrors. Welt. Laut Verfassungsschutz bejahen sie Gewalt. Die Arbeiterklasse solle sich unter der Führung ihrer Partei zum bewaffneten Aufstand, Zitat, erheben. Um die Diktatur des Proletariats, auch ein Zitat, zu errichten. Fechtner seufzt. Sie zitieren nicht richtig. Die Aussage in unserem Programm heißt: Die Monopole werden nach allen geschichtlichen Erfahrungen versuchen, ihre Macht mit brutaler Gewalt aufrechtzuerhalten. Deshalb muss sich die Arbeiterklasse unter Führung ihrer Partei gegebenenfalls zum bewaffneten Aufstand erheben. Welt. Bewaffneter Aufstand und Diktatur klingen arg gewalttätig. Sie können sich ja davon distanzieren, wie Gregor Gysi. Fechtner, was sagt er? Welt. Er hält die Diktatur des Proletariats für einen unglücklich gewählten Begriff. Fechtner. Damit kritisiert er Marx. Welt. Wie kann er nur? Fechtner. Marx hat die Diktatur des Proletariats der Diktatur der Bourgeoisie gegenübergestellt, was mit dem Begriff so an schaurigen Vorstellungen assoziiert wird, also Erschießungen von Andersdenkenden und so, das ist alles falsch. Welt. Aber... Fechtner, aber wer bisher Menschen unterdrückt, Kriege geführt und die Umwelt zerstört hat, muss entmachtet werden. Von diesen Leuten, die da in der Umweltbewegung und die Kinder finden sie alle großartig, alles prima. Welt, nicht in Wahlen, sondern durch Umsturz. Fechtner, wir wären sehr froh, wenn die Revolution friedlich verliefe. Wäre ganz gut. Ist aber nicht. Gewalt wurde der Arbeiterbewegung immer von ihren Gegnern aufgezwungen. Niemand in der MLPD schätzt Gewalt. Ja, das ist so die Raff-Argumentation, ne? Der strukturellen Gewalt. Da mussten wir uns ja gegen wehren, irgendwie. Welt. Darf die Revolution keineswegs gewaltsam herbeigeführt werden? Fechtner. Wenn das Volk unterdrückt wird, ist die angemessene Verteidigung und die Überwindung der Unterdrückerherrschaft legitim. Welt. Wird das Volk derzeit unterdrückt? Rechner. Es gibt eine Diktatur des Kapitals, der Monopole, die weltweit Hungernde produziert, Kriege unterstützt und die Umweltkrise nicht verhindert. Es wäre ein Akt des Friedens, sie zu überwinden. Welt. Also wäre Gewalt derzeit legitim. Fechtner. Nein, es kommt auf die Situation an. Eine Revolution muss von der Masse des Volkes getragen werden. Welt. Aber dann ist Feuer frei, Zitat. Was erhoffen Sie sich von der Revolution? Fechtner. Schon der Sozialismus als noch nicht die entwickelte Klassenlosengesellschaft würde die Lebensqualität enorm steigern. Abel, was meinst du? Ich finde es wichtig und richtig. Na, ich dachte, du hast ein paar. Nein. Wie viele Leute pro Minute aus Armut und so weiter, Statistiken. Ja, also nichts hat dem Menschen mehr Wohlstand geschenkt wie der Kapitalismus. Also wir haben immer weniger Kriege, wir haben immer weniger Armut, wir haben immer weniger Leid. Die Geburtenrate, wie oft Frauen sterben, wird weniger. Wir haben mehr Patente, die wir angemeldet haben. Wir haben weniger Leute, die von weniger wie $1 oder $2 pro Tag sich ernähren müssen. Es geht wirklich außer in Teilen der westlichen Mittelschicht allen Menschen wahnsinnig besser in den letzten Jahrzehnten. Wirklich allen. Also. Und auch der ganze Gezanke ums Klima ist halb so wild. Also schon nicht gut, aber auch nicht so schlimm, wie es die Umweltbewegung darstellt. Also, aber ja, schaut Gulag, das sowjetische Hauptverwaltung der Lager, die Doku, die ist sehr gut. Aus der Venezuela haben sie auch ihre Schwierigkeiten, ne? Ja, aber da sind ja die Sozialisten dran schuld. Ja. Durch die massive Verkürzung der Arbeitszeit würde den Menschen viel selbstbestimmte Zeit geschenkt. Und die Befreiung von der Profitwirtschaft würde eine wichtige Ursache für Kriege, Armut und Leid beseitigen, meint die Dame. Ja, halte ich auch für relativ weit hergeholt, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn dann das Essen knapp wird und so. Dann, das glaube ich, ziemlich schnell gehen, dass man dann wieder irgendwelche Haustiere futtert. Oder, auch wieder hier so diesen Sowjetrealismus irgendwelche Bilder malt von irgendwelchen kornhackenden, muskulösen Leuten. Ja. Und so weiter, ne? Also, und dann ist es schnell wieder vorbei mit der selbstbestimmten Zeit, die dann dem Staat gehört. Welt. So richtig bezaubernd wird es aber erst in der klassenlosen Gesellschaft. Rechner. Die müsste sich im Sozialismus über lange Zeit hinweg entwickeln. Ihre konkrete Beschaffenheit lässt sich noch kaum vorstellen. Utopie. Das glaube ich auch. Welt, geben Sie uns eine Ahnung. Rechner. Es ging um die Einheit von Mensch und Natur. Um das Ende aller Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Wenn Solidarität die Grundlage des gemeinsamen gesellschaftlichen Lebens wäre, kämen die positiven Fähigkeiten des Menschen erst richtig zum Tragen, dann würde eines Tages der Egoismus verschwinden. Und wenn er nicht verschwinden will, dann machen wir ihn weg. Das sagen die vom Grundeinkommen aber auch, ne? Naja, wenn wir die 1% besser verdienenden erschossen haben, dann, Moment, das war eine andere Partei. Das war die rechte Partei, die zu rechts und zu wenig kommunistisch ist. Genau, die rechte Partei. Ja, hier haben wir noch was zum Thema wunderbare sozialistische Parteien. Aber vielleicht mag das mal wer anders vorlesen. Die SED ruft dich zur Mithilfe am Neuaufbau Deutschlands. Sie ruft dich dann, wenn du nicht aus materiell egoistischen Gründen, sondern aus Überzeugung und Idealismus einstmals zur NSDAP gegangen bist. Wenn du dorthin gingst im Glauben, das Gute, den Sozialismus zu finden, dann komme zu uns. Denn was Hitler dir versprochen hat und niemals hielt, das wird dir die SED geben. Verstaatlichung der Banken. Brechung der Zinsknechtschaft, Zertrümmerung der Konzerne und Truste, Abschaffung des Bildungsprivilegs, Gleichberechtigung aller Schaffenden, Bodenreform, Schutz der friedlichen Entwicklung und des Friedens überhaupt. Die SED hat es verwirklicht. Wenn du Hitler gefolgt bist, um Deutschland zu dienen, so bist du unser Mann. Denn die SED ist die einzige Partei, die sich konsequent für ein einheitliches und großes Deutschland einsetzt. Für ein Deutschland des Friedens und der Arbeit. Willst du an einem solchen mitbauen, dann wähle Liste 1. SED. Hervorragend. Genau, und das war wohl ein Pamphlet, was bei einer Landtagswahl in Ostdeutschland mal verteilt wurde. Also die einzigst wahre Partei ist die Marktradikale Libertäre Partei Deutschlands, MLPD official. Also waren jetzt die Nazis dann auch Linke oder wie verstehe ich das hier? Dieses Schräubchen. Ah, das ist Haram, wenn du das Oder war sagst. die SED auch totalitär vielleicht? Die haben die Volksgenossen mit der Verwendung des Wortes Sozialismus getäuscht. Ja. Aber hier steht ja auch was von Versprechen und so. Was sie dem versprochen haben. Das kann Aber die Nazis haben die ja nicht gehalten. das stimmt. Wir halten die. Jeder kann ein Auto haben in nach 20 Jahren Wartezeit oder Genau, Wohlstand für alle, Trabis. Hier haben wir einen alten Artikel vom Homo Duplex, der ist auch auf Twitter aktiv gegen Rassismus und Weiße, nennt das sich Homo Duplex, ist ein guter Artikel über Moralpsychologie, Sakralisierung und Sektenverhalten, also dass du sozusagen das perfekte Schlechte oder das perfekte Gute in einem ideologischen Gegner siehst und der geht da ziemlich gut drauf ein. Und das ist halt wichtig, dass man sozusagen also das Böse, das läuft durch jedes Herz eines jeden Menschen und jeder ist dazu bereit, böse Dinge zu tun und wichtig ist sozusagen, um die Boshaftigkeit zu bekämpfen, eben seinen ideologischen Gegner nicht abzuwerten und nicht sich dem hinzugeben, dass man einfach den anderen nicht als Mensch sieht. Also der Versuchung widerstehen, Gegner als böse zu kategorisieren. Er ist in der Regel nicht besser oder böse als man selbst. Stattdessen versuchen die Dinge von seinem Standpunkt aus zu sehen und zu verstehen, warum er glaubt, was er glaubt. Die Versuchung widerstehen, sich selbst Lizenzen auszustellen, die man anderen nicht ausstellen würde. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Sich klar machen, dass die eigenen Mittel ebenso definieren, wer man ist, wie die Zwecke, die man damit angeblich verfolgt. Guter Artikel. Also. Ja, weil die Meinungen ja auch oder die Faktenlagen in der Regel auch nicht so schwarz-weiß sind. So gut und böse, irgendwie so klar aufgeteilt ist, ne? Wer hat das mitgebracht? Ich? Nee, das war der Mars. Oh, das habe ich mitgebracht. Entschuldigung. Ich hatte fast Bescheid. Deswegen ist auch Ja, mal wieder der gute Herr Gensing von der ARD, den kennen wir ja auch schon lange. Und hier wird dann mal wieder die alte Mär durchs Dorf getrieben, dass Steam ein ganz schrecklicher Hotspot für Rechtsradikale ist. Hier hat sich die Tagesschau mit dem Das ist so Satire, das muss man doch verstehen. dem Kulturwissenschaftler Christian Huberts zusammengetan, den langjährige Kenner unseres Formats auch schon kennen oder Leute, die meinen Gamergateblog.de mal gelesen haben. Der Huberts ist ein treuer Anhänger des New Games Journalism und auch einer von den Leuten wie der Herr Gensing, die überall Nazis sehen, wo jemand irgendwie nicht ihr Lied singt. Hier geht es wieder mal drum. Attentäter von Christchurch sind wir ja langsam als Einstieg gewöhnt für Artikel über Gaming, dass dann erstmal über Christchurch und Halle gesprochen wird. Ja, aber das sind die Leute, ne? Das sind die Leute, die ja Journalismus machen über Computerspiele und wollen, dass das einen guten Ruf hat und so, ne? Dass die Leute da erwachsen werden, sich mit den Themen irgendwie, dass das wahrgenommen wird als Kunstform und so. Das sind diejenigen, die solche Artikel dann hier mit bringen, wo es erstmal losgeht mit, ja, ist alles hier Terrorismus und so ein Zeug, ne? Man kennt es doch. Alter Ich Schwede, meine, in dem Artikel geht man halt wirklich darauf ein, dass Steam Teil der Alt-Right-Pipeline ist. Also ja, was ist eigentlich nicht Teil der Alt-Right-Pipeline? Also, ich Ja, meine. sie geben sich die Antwort auch im Artikel eigentlich selber, nämlich eine der Zwischenüberschriften lautet mehr als 1 Milliarde Konten. Dass da wohl dann vielleicht auch ein paar Arschlöcher drunter sind, könnte einem die Stochastik erklären. Vielleicht hättet ihr mal Marina Weißband noch einladen sollen. Das ist völlig klar. Rassistische Anleitungen, ist das nur Spaß? Eine Anleitung zum Entfernen von Kebabs als rassistische Bezeichnung für Muslime wird auf Steam verbreitet. Angeblich handelt es sich dabei um eine Satire. Ach was. eine Satire, also so ähnlich wie die Umweltsau oder hier das mit dem Farbfächer für Schwarze. Meint ihr sowas? Satire? Nimm das lieber ernst ein bisschen. Dies sei eine gängige Praxis, sagt der Kulturwissenschaftler Christian Huberts, der sich seit Jahren mit Gaming-Kultur und Radikalisierung beschäftigt. Im Gespräch der sich mit Radikalisierung von seiner Truppe da. Alter Schwede. Im Gespräch mit Tagesschau betont er, rechtsextreme Ideologie werde als Spaß verkauft. Dahinter stehe eine gezielte Strategie, die in Handbüchern der amerikanischen Alt-Right-Bewegung sowie der neuen Rechten in Europa beschrieben wird. Das ist ungefähr so wie die Nummer mit dem Juri, ne? Also hinter der linksextremen Ideologie, da steht eine gezielte Strategie, die in Interviews von KGB-Überläufern sowie und so weiter und so fort. Also die merken nicht mal, dass sie den gleichen Unsinn reden wie wir. Ja. Nur umgedreht im Endeffekt. Ja, wenn man steht und hoch macht, dann ist es immer schöner, ein bisschen auch so einen Quatsch zu erzählen. Aber wir sind dadurch wahnsinnig gefährlich, weil wir den Kulturmarxismus das Wort reden und die sind natürlich die Guten. Ja. Aber es ist doch mal wieder eine Analyse, die hauptsächlich amerikanische Probleme betrifft, oder? Und dann wird der auch also Steam ist ja vor allem und zuerst mal eine amerikanische Plattform auch. Und die funktioniert nach amerikanischem Recht. Und das ist Kulturimperialismus. Ja, dann bauen sie zwischendurch halt so einen ausschließenden Satz ein. Ja, hauptsächlich trifft das aber für die amerikanischen Seiten nur zu oder sowas. Aber das, wenn das einer wahrnehmen würde, dann lasse ich dann einfach so durch Verständnis für alle einfach. Durch lancierte Begriffe wie Social Justice Warrior in etwa Gutmensch hätten es rechte Aktivisten geschafft, sich selbst als offen und tolerant und subversiv zu vermarkten, während Gegenrede als Verbohrtheit und Humorlosigkeit erscheine. Normalisieren. Ja, und das ist in dem gleichen Ding, wo sie vorher gemeint haben, über Spaß wird es irgendwie da gemacht, oder wie? Das ist Satire, das muss man doch verstehen. Die Betreiberfirma Valve reagierte bisher nicht auf eine Anfrage von Tagesschau.de zu der rechtsextremen Propaganda auf der Plattform sowie der Verherrlichung des Christchurch-Attentäters. Die Kommentare, die ihn als Helden feiern, stehen weiterhin online und ständig kommen neue dazu. Auch die vermeintlich satirische Anleitung Kebab Removal, in der verschiedene Waffen für Anschläge empfohlen werden, ist weiterhin frei zugänglich und wird über Steam verbreitet. Wird über Steam, ich meine, haben die irgendeine Ahnung, wie das, also ich krieg's ja eigentlich nie zu Gesicht, weil wenn ich auf Steam irgendwo in die Community gucke, sind das entweder Freunde von mir, die schreiben so einen Unsinn nicht, oder ich gucke, wie ich den Widescreen-Modus bei irgendeinem alten Spiegel irgendwie zum Laufen kriege oder so. Ich lese Steam jetzt nicht aus politischem Bildungsinteresse. Und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass es viele Leute gibt, die Steam aus politischem Bildungsinteresse lesen. Ja, aber ich meine stochastisch, ne? Also irgendwann, da wirst du es halt im blinden Fleck irgendwo, steht da dann Kebab-Removal und dann wirst du dich von deinem Gaming-Stuhl erheben und erstmal die 14 Worte wahrscheinlich rezitieren, ne? Also anders. Muss man da Kebab removen. Anders kann es ja nicht laufen. Kebab removen. Weil Pipeline halt, ne? Wahrscheinlich war das bei Mario mit dieser Alt-Right-Pipeline, ne? Der ist ja immer da von einem Dorf ins nächste gezogen oder so. Stimmt, da hat's angefangen. Blub, blub, blub. Erinnert ihr euch noch an die alten Spiele, wo man so Rohre verlegen musste, wo das Wasser geflossen ist, man musste schneller sein am Ausgang? Ja. Ich glaube, wir sind was auf der Spur. Pünktlich zum Gamergate-Jubiläum. Ich glaube, die haben aber alle früher immer nur die Lemminge gespielt. Oh ja, viele von denen haben nur Lemmings gespielt, da hast du allerdings recht. Ja, das war's dann auch damit, oder? Jetzt, ich hatte dir das Ende schon vorgelesen, ja. Ja, dafür, dass es ein Faktenfinder ist, schon ein bisschen. Auch wieder schön, dass sie so einen Experten eingeladen haben, ne? Super also, Experte, ja. Ein vollkommen Experte, der objektiv. Vielseitig objektiv über ein Thema sprechen kann. Total. Oh Gott, was ist das für ein Artikel? Hilfe. Genau, ich dachte zum Gamergate-Jubiläum, gehen wir mal ganz tief heute und haben mal einen Artikel von Kotaku. Hey. Programm. Der Satan selbst ist in unsere Mitte gekommen. Ja, gerade wurde im Chat auch genau schon darüber diskutiert, über den Juri Besmenov und den Trailer. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Ja, genau. Den konnten wir leider nicht. Ist er hier eingebettet? Dann hätte man ihn dann vielleicht doch nochmal. Ich glaube nicht, ne? Nee. Doch. Wenn du runterscrollst, wäre er eingebettet, wenn er bei dir im Archiv ist. Könnten wir doch nochmal kurz ohne Ton laufen lassen, weil das ist schon lustig. Vielleicht gibt es ja sogar Untertitels. Okay, jetzt will er das hier im Archiv öffnen. Ah, ne. Ja, Tatsache. Okay. Auch gut. Damit wir auch wissen, worüber wir reden. 9 Kalorien und keine Süßungsmittel. Ja, super. Die Demo von Hirschquelle. Das ist Kulturmarxismus, muss ich sagen. Das ist auch die Seite von IGN, das heißt, das ist auch noch der originale Trailer. At the height of the Cold War, KGB-Defector Yuri Besmenov gave an interview. Und dann haben wir den alten Yuri hier in einem alten Fernseher und er spricht darüber, wie der Kulturmarxismus entstanden ist. Auch bekannt als Thomas Fischer, haben wir gesagt. Automatisch erzeugt, genau. He claims a Soviet spy code named Perseus has infiltrated America, bla bla bla. Also wir haben hier den fiktiven, heiß werdenden kalten Krieg zwischen Amerika und der Sowjetunion. Und dieses echte Interview wird hier halt gegen historische Aufnahmen geschnitten und darin so ein bisschen halt, ja, der man könnte auf die Idee kommen, dass Kulturmarxismus, also Demoralisierung, Destabilisierung, Zersetzung, dass das halt wirklich auch in einem Krieg Waffen sein könnten. Und genau daran stört sich halt auch der Kotaku-Artikel, über den wir hier hingekommen sind, dass halt das in so einem realistischen Umfeld praktisch eine rechtsradikale Propagandatheorie, nämlich der Kulturmarxismus, genommen wird. Und der wird dann benutzt, um ein Spiel zu verkaufen und verkauft halt den Kindern nebenbei dann noch den Kulturmarxismus, was ja natürlich ein Verbrechen vor dem Herrn ist. Da haben wir ja gerade gehört, dass die Kinder schon totale MLPD-Fans sind. Aber es ist halt auch einfach nur geschriebene Geschichte. Ich meine, der Besmenov, der nimmt zum Teil auch Credit dafür, dass die Sonne aufgeht. Es gibt immer linke Bewegungen. Es muss nicht alles aus Moskau gesteuert sein. Ja, vor allem, aber bitte, stell dir mal vor, du nimmst jetzt die Zwischensequenzen aus Alarmstufe Rot oder Alarmstufe Rot 2 und bearbeitest die mit der gleichen Hartnäckigkeit und Ernsthaftigkeit so ungefähr. Mhm. Weißt du? Weil das ist ja nichts anderes. Es ist ein Teil, es ist hier nur ein Remix von diesem Interview, der halt in den Dienst eines Computerspiels gestellt wird, um Gottes Willen. Und wie schon bei Steam möchte ich auch sagen, ich ziehe meine politische Bildung ungerne auch Sachen wie Call of Duty, weil da finde ich halt nicht so. Ich meine, zwischen den, wenn du stirbst, gibt es immer so ein schönes historisches Zitat von Einstein oder so, wie scheiße der Krieg ist. Das könnte man als Bildung verstehen. Aber natürlich regt sich Kotaku nicht nur über Yuri selber auf, sondern auch, man wüsste ja, dass schon der Typ, der ihn interviewt hat, G. Edward Griffin, dass das auch ein ganz schlimmer Verschwörungstheoretiker war, der Alt-Right zugespielt hat, HIV und AIDS geleugnet hat, Mitglied der John Birch Society war, einer bekannten antikommunistischen Organisation und so weiter und so fort. Also das geht gar nicht, dass man das dann so, warte mal, wo sind wir hier? While Besmenov's warnings seem like obvious fodder for amping up that conflict in the game. Also er versteht schon, dass das nur eingesetzt wird, um den Konflikt im Spiel anzuheizen praktisch. His appearance in the game's advertisement has functioned as a sort of dog whistle to legions of reactionaries who consider attempts at establishing social equity to be proof of a far-right conspiracy theory known as cultural Marxism. Also Legionen von konservativen Menschen haben diesen Trailer gesehen und das bei ihnen im Kopf ist der Blank Slate beschriftet worden und da steht jetzt, Kulturmarxismus ist böse. Ja, nur was durch einen Trailer. Was er da meint mit Equity, das ist auch schlecht. Equity ist schlecht. Equity ist halt eben, wenn du überall die gleichen Ergebnisse hast. Mhm. Und wer sowas haben will, ja, der ist halt auch so ein Utopist. Und der will das notfalls mit Zwang machen, dass alle Leute halt gleich gefickt sind. An der Stelle noch einen kleinen Einwurf. Active Measures, The History of Disinformation von Thomas Reed. Habe ich letzte Woche schon geschillt hier. Ah, sehr gut. Ja, genau, aber kann man nicht oft genug sagen. Ich habe es auch schon zum zweiten Mal jetzt wieder angefangen. Das ist wirklich sehr interessant, ja. Vor allen Dingen halt mit diesem Aspekt, dass sie halt früher probiert haben, hier irgendwie Deutschland, Amerika und so zu diskreditieren, dass es angeblich so ein riesen Rechtsextremismusproblem hätte. Also alleine schon das, wenn man das liest. Denkt man sich so, ja, jetzt gibt's die AA-Stiftung. The term cultural Marxism more recently gained popularity in gaming circle thanks to, what else, Gamergate. The specter of cultural Marxism, es geht ein Gespenst um in Europa, es ist der kulturelle Marxismus, routinely conjured to decry anything that doesn't adhere to the straight, white, cis male perspective that has dominated the video game industry for decades, such as the introduction of playable female characters in Battlefield 5 and LGBTQ plus representation in The Last of Us. Seeing Bizmenov promoted by Call of Duty in such an uncritical way feels like a winking acknowledgement to those bullshit complaints. Also, sie werfen dann Activision in dem Fall vor, den Bizmenov so unkritisch zu benutzen, dass das von den falschen Leuten praktisch als augenzwinkerndes Einverständnis mit ihren Verschwörungstheorien gedeutet werden könnte. Es muss also hier, ich weiß nicht, sind die Leute sich im Klaren, dass sie die Werbung für ein Spiel sehen, wenn sie solche, also wissen die, haben die schon mal von Kontext gehört? Wir erwarten trotzdem so eine Parental Advisory dabei wahrscheinlich. Ja, oder ich muss drunter stehen, so this guy is a big fat liar oder so. Achtung, blinkend. Ja. So, nehmen Sie bitte nicht ernst, es handelt sich hier um ein Spiel. Wir könnten den ganzen Text mit so einem roten, den ganzen Bildschirm mit so einem roten Warntext vollschreiben, dass man das Bild kaum noch sieht. Dahinter. Ja, und ich finde das auch lustig, dass Sie meinen, so ja, irgendwelche Desinformationskampagnen, so, das ist ja nur eine Verschwörungstheorie und dann sofort anfangen mit, ja, okay, man geht die Hassgruppe hier als macht sich zunutze und so. Weil ich meine, das ist ja gerade deren Desinformationskampagne, die sie da, um ihren Arsch zu retten, seit Anfang der ganzen Sache fahren, deswegen, dass sie überhaupt nur auf die Spur gekommen ist. Also. Dann wird noch ein bisschen halt das Umfeld beleuchtet. Sagan von Akkad wird hier erwähnt, der bei seinem Fehler, seinem daneben gegangenen Versuch, sich ins Europaparlament wählen zu lassen, hat er einen Witz über die Vergewaltigung einer britischen Politikerin gemacht, was halt falsch ist. Er hat einen Witz darüber gemacht, sie nicht zu vergewaltigen, aber gut. Naja, der hat ein Video darüber gemacht und natürlich, er als Alt-Right-Figur sieht das natürlich alles als Wahrheit. Dann, vorhin wurde er gewünscht, jetzt kommt er zu uns hier ins Studio. Anders Breivik ist auch unter denen, die natürlich genannt werden müssen, weil er ja auch der Theorie des Kulturmarxismus anhängt. Ja. Ja, und Activision hat natürlich ja auch sowieso, ist Call of Duty so, macht sowieso schon seit zig Jahren Fehler und ist viel zu militaristisch und hat mit der NRA zusammengearbeitet. Zu militaristisch. Ja. Ich, was ich aber auch lustig finde, ist mit dem Term Cultural Marxism. Es gibt ein Buch, das heißt Cultural Marxism in Postwar Britain Histories, History the New Left on the Origins of Cultural Marxism von Dennis Walking, was ein Buch ist von Linken für Linke über Linke, wo halt die Birmingham School vorgestellt wird, wie sie halt kulturmarxistische Dinge macht. Also das ist ein Begriff, den sie sich auch selber geben. Es gibt auch ein Buch On Marxism von Frederick Jameson, postmodernen Philosophen. Also das ist ein Wort, was sie auch selber verwenden, aber es ist natürlich eine Verschwörungstheorie, wenn man den Namen verwendet, den sich Linke gegenseitig selber geben. Also wenn sie was machen. Also. Das ist doch alles eine Definitionssache. Kulturmarxismus fängt bei mir dort an, wo das Private politisch wird. Ja, genau. Das ist eine gute Definition. Keine schlechte Definition. Ja, und bleiben wir noch bei diesem Videospiel-Trailer. Und zwar, es wurde vorhin im Chat angemerkt, dass laut Juri Bezmenov jetzt die ganzen Sachen ja vorbereitet sind, aber die Sowjetunion gar nicht mehr existiere, um davon zu profitieren. Tja, ganz zusammenhangslos wurde dieser Trailer jetzt quasi von Activision gekürzt. Zunächst wurde er vor ein, zwei Tagen erstmal wurden ein paar Szenen einfach geschwärzt. Einige Sachen, die der Juri Bezmenov gesagt hat, zum Beispiel alles, was mit Demoralisation, Destabilisation und Krise zu tun hatte und Szenen, die den Tiananmen Square gezeigt haben. Und kurz darauf wurde der Trailer auf der offiziellen Homepage nochmal neu hochgeladen, nur noch mit der halben Länge und ja, die eben beschriebenen Sachen sind in den offiziellen Trailer nicht mehr zu finden. Ja, und auch sogar, was nichts mit dem politischen Kontext zu tun hat, Perseus, der Codename von diesem sowjetischen Spion, der in dem Spiel vorkommt, der kommt im Trailer auch nicht mehr vor. Also, wer weiß, vielleicht, wir kennen das ja, wie die Spiele für den chinesischen Markt teilweise nicht nur lokalisiert wurden, sondern generell bestimmte Spielelemente geändert wurden für alle Regionen. Aber warum sollte man Perseus daraus nehmen? Das weiß ich jetzt nicht. Das sage ich ja nur spekulativ, ob vielleicht damit sowas angedeutet wird, dass das passieren könnte. Tja, auf jeden Fall interessante Sache, dass so ein Videospiel-Trailer für so viel Aufsehen sorgt. Ich denke mal, Leute, die überhaupt gar keine Ahnung davon haben, haben das einfach gesehen und haben nur gehört, ach, das ist gar kein Schauspieler, sondern das ist ein echter Überläufer von damals und sind da überhaupt erstmal auf dieses Thema gekommen, so, krass, das gab's echt. Und deswegen dachten die Leute, vielleicht gucken wir uns mal den Juri Bezmenov an. Und ich glaube, damit haben sehr viele Leute ein Problem. Ja, weil auch wenn der Juri Bezmenov sehr viel erzählt, wenn der Tag lang ist, ja, und die meisten Interviews, die verfügbar sind, sind ja mit dem Edward Griffin geführt worden und das war ja für einen christlichen Fernsehsender auch, also ist da natürlich auch immer so eine gewisse Ideologie dahinter, also muss alles immer mit Vorsicht genießen. Aber das Thema an sich, dass es nicht einfach nur Fiktion aus Computerspielen ist, sondern im echten Leben vorkommt, das ist doch eine schöne kleine Red. Generell, was ich noch anmerken kann, ist, wenn ihr euch mit Überläufern befasst, bitte mit mehreren befassen, im Idealfall. Also nicht nur den einen kennen, sondern vielleicht auch Disinformation, a former spy chief, reveal secrets, strategies for undermining freedom, attacking religion, promoting terrorism von Micha Pazepa. Also ist auch ein sehr gutes Buch, auch von einem anderen Überläufer, weil die haben ja auch immer einen Grund, warum sie viel erzählen. Also ja. Also alles immer ein bisschen. Ja, auch immer steigern. Ja, ja, mit ein bisschen kritischer Haltung das alles wahrnehmen. Das ist wichtig. Also. Ja, hier in dem Artikel geht es darum, dass Disney und also für Star Wars und Marvel möglicherweise jetzt diese Woke-Agenda ad acta legen, also die Political Correctness sozusagen. Möglicherweise jetzt als Erste dann sich davon verabschieden. Das ist allerdings eine Einzelmeinung. Ich habe gedacht, ich stelle das vielleicht trotzdem mal vor. Können wir mal am Ende mal gucken, ob sie recht gehabt haben oder nicht. Ne? Kann man jetzt aber noch nicht so richtig absehen. Halt ja, nach allem, was ich von den einschlägigen Kanälen, die da ja irgendwelche Verbindungen haben, jetzt aus dem englischsprachigen Raum schon gehört habe, geht es dir wohl größtenteils ums Geld. Ne? Also sie haben halt gemerkt, dass sie mit der ganzen Krempel kein Geld mehr verdienen. Und ja, die fetten Jahre sind jetzt scheinbar vorbei wegen Coronavirus. Also Disney-Konzern, da dieses ganze Parkgeschäft von denen ist ja richtig eingebrochen, was eine ziemliche Cash-Cow war. Ja. Und ja, viele von diesen Sachen wie Star Wars halt sind halt megamäßig hinter dem zurückgeblieben, was sie eigentlich erwartet hatten, was sie damit verdienen. Also die haben ja irgendwie mit dem ersten Film 3 Milliarden irgendwie verdient jetzt von der neuen Trilogie. Boah. Und dann mit dem letzten nur noch irgendwie 1,3 oder so. Also ne, wirklich weniger als die Hälfte nur noch irgendwie. Und Dafür sind diese Filme halt auch zu teuer und so, als dass man sich das leisten könnte. Da, also es klingt halt wie viel Geld, aber wenn man das ganze Marketing-Budget und alles nimmt. Vermutung, dass es an der Umsetzung liegt, ist ja naheliegend. Ne? Man muss halt sagen, dass das Ganze, dieser ganze Artikel und auch die ganzen Sachen fußen eigentlich auf einem Video. Ne? Also das ist eigentlich dieser Typ, der nennt sich Doomcock, der von sich selber sagt, er habe Verbindungen direkt zu Disney und würde da immer wieder Insider-Scoops kriegen. Ja, ich glaube, das ist auch der nicht hat ja mehr auch ganz richtig. Also ich habe nämlich heute noch ein Video gesehen, wo andere Leute das auch noch mit ihren Verbindungen gegengeprüft hätten. Ich meine aber, ich hätte den Artikel hier auch gelesen und der würde sich direkt auf Doomcock beziehen. Das kann gut sein, ja, dass jetzt dieser Artikel sich darauf bezieht, aber ich habe den Artikel hier nicht gelesen, ich habe nur die Videos geguckt. Also Doomcock war der diese Geschichte als erster zumindest erzählt hat. Ja, das hat. Ist richtig, also, das sagen sie in dem Video, was ich heute gesehen habe, auch, dass er das als erstes erzählt hat. Aber ja, auf jeden Fall. Das ist im Endeffekt alles, was wir haben. Und er sagt selber in seinen Videos grundsätzlich, Leute, das hier sind anonyme Informationen, die ich nicht verifizieren kann. Und bitte, bitte nehmt sie nicht. Ja, das stimmt. Also, aber jetzt die Sachen mit der finanziellen Schräglage und so, die sind ja offiziell bekannt. Ja. Und ja, ich glaube denen das halt auch, weil das in dem Video von heute erzählt hatten, war halt eben, dass die Leute zwar mit diesem ganzen Burgkram eigentlich kein Problem haben, aber die halt eben sehen, dass das alles nicht angenommen wird und dass sie sich da jetzt wieder darauf konzentrieren werden, Geld zu verdienen. Und ja, also das, was der Doomcock so erzählt hat, das ist sehr interessant, an dass zum Beispiel den Leuten bei Disney mit sofortiger Wirkung verboten wird, halt die Fans in irgendeiner Form schlecht zu behandeln. Also Brie Larson müsste sich dann Gedanken machen, wie sie ihre nächste Tour, ob sie dann, weil es, wenn ich das richtig verstehe, kann das dann halt ruckzuck zu einem Rauswurf führen, wenn man halt gegen diese Regeln verstößt. Das war ja ein ziemliches PR-Desaster, was du da angerichtet hast. Ne? An der Stelle möchte ich trotzdem noch mal Rest in Peace sagen, auch für Chadwick Boseman, den Darsteller des Black Panther, der jetzt vor ein paar Tagen, vorgestern, krass, mit Anfang 40 verstorben ist. War jetzt nicht mein Film, aber ich wünsche niemandem, dass er so früh irgendwie. Und wir haben uns kurz vor dem Stream drüber unterhalten, Abel und ich. Und Abel hat auch gesagt, das ist so, wenn man so hart arbeitet, um an so einen Punkt zu kommen, wo man eine Karriere hat, wo man die große Rolle endlich geschossen hat und dann. Ja, überleg mal, du bist da wahrscheinlich dekadenlang daran, dir den Arsch aufzureißen, um da irgendwie was zu erreichen. Und dann kommst du in den Film und dann wirst du krank. Das ist scheiße. Ja, so. Chadwick Boseman ist eine Schande. Ja, und um nochmal auf das Thema hier zurückzukommen, wenn ich da an der Seite schon wieder Ski-Hulk sehe, das ist ja dieses Ding von dieser einen, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber die ist auf jeden Fall geschrieben von einer, die sich einen Scheiß für das ganze Thema interessiert, aber super tolle Feminismus-Ideen hat und so. Warum heißt also, Hulk oder so? Ich meine, She-Hulk gibt es schon eine ganze Zeit lang. Also das ist jetzt nicht so, nur das Thema She-Hulk ist jetzt nicht irgendwie entzündend. Das Ding ist, ich denke, wenn wir die ersten Zeichen davon sehen, dass das die Wahrheit ist, werden solche Filme halt gecancelt. Ja? Könnte ich mir vorstellen, dass wir so mitkriegen, dass die. Ja, ich glaube, das sollte sogar eine Fernsehsendung werden. Dieses Ski-Hulk-Ding sollte, glaube ich, sogar eine Fernsehsendung werden. Ich meine, guck mal, wie gut Batwoman läuft. Also, alle großen Studios werden umdenken müssen. Gerade jetzt mit der Veränderung, dass immer mehr in Richtung Streaming geht und ihnen, wenn das mit Corona noch länger so bleibt, worauf ja alles hindeutet, werden ihnen die Kinos verloren gehen als Einnahmequelle. Hier sehen wir Achieving Our Country Leftist Thought in the 20th Century America von Richard M. Rorty, was ein sehr aufschlussreiches Buch über so metapolitischen Diskurs der Linken in den USA war, wo auch sich länger Gedanken darüber gemacht worden ist, was denn so die Kulturlinke macht und ob das gut ist oder schlecht ist, wozu das in der Zukunft führen wird Und ich fand das auf jeden Fall einen interessanten Insight und mir gefällt das natürlich ganz gern, wenn ich dann Linke selber aus ihren linken Büchern zitieren kann, wenn die Sachen sagen wie Kulturlinke und man sagt, Kulturlinke ist eine Verschwörungstheorie. Also mir gefällt das. Ja, schönes Buch. Hier haben wir noch den Kardinal Marx und den Karl Marx. Deutsche Bischofskonferenz. Marx trifft Marx. Kardinal Marx, Kardinal Reinhard Marx, in Klammern Erzbischof von München und Freising, hat während eines Aufenthalts in Trier in der vergangenen Woche die Statue seines Namensvetters Karl Marx, den er als großen Denker schätzt, besichtigt. Er heißt Marx, hat sich auch schon viel mit Soziallehre befasst und selbst ein Buch mit dem Titel Das Kapital geschrieben. Von 2002 bis 2008 war Kardinal Reinhard Marx Bischof von Trier, der Heimatstadt von Karl Marx. Ist da Bescheid, Religion und so. Auch das noch. Reinhard May statt Reinhard Marx. Ja, diese eindeutigen und so weiter Werte und Zeug von der Religion. Nicht ohne mein Kopftuch. Hier, das habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich erst gesehen, als ich sowieso beim Cicero ein bisschen was gelesen habe. Und zwar hat hier das Bundesarbeitsgericht jetzt diese Woche das Neutralitätsgesetz von Berlin erstmal beerdigt. Und das Neutralitätsgesetz in Berlin sah ja vor, dass man jetzt nicht mit irgendwelchen Dingen, die jetzt großartig als religiöse Symbole verstanden werden kann, an Schulen unterrichten darf. Und da hat jetzt eine Dame dagegen geklagt, die sollte irgendwie Informatik-Lehrerin als Quereinsteigerin hatte sie sich für beworben und hat halt diese Stelle nicht bekommen. Scheinbar wohl merkbar auf Basis, weil sie ein Kopftuch trägt, halt unter Berufung auf das Neutralitätsgesetz, und sie hat da jetzt geklagt und das Bundesarbeitsgericht hat ihr da jetzt Recht gegeben und ihr irgendwie, was war das, 5.200 Euro Entschädigung stehen da damit jetzt zu, weil sie diese Stelle ja nicht bekommen hat auf diesem Grund. Und was ich auch ganz interessant fand, Berlin wurde da vertreten von der Seran Artes, von der Dame, die ist ja auch Rechtsanwältin. Und die hat ja diese liberale Moschee da in Berlin und die hat quasi das Land vertreten, dagegenüber von der Dame da jetzt, die da jetzt geklagt hatte. Ja, und dann schreiben sie hier noch, dass wohl die SPD da jetzt da trotzdem dran festhalten will und die Oppositionsparteien auch, aber die Linken und die Grünen, die wollen das schon lange eigentlich weghaben, das Neutralitätsgebot. Ist eigentlich auch interessant, weil die ja halt da natürlich an der Regierung sind, aber ja, jetzt quasi mit Hilfe der Opposition man da jetzt Wege wahrscheinlich finden will, um das dann irgendwie wieder konform zu machen. Ja, und dann, ich glaube, dieses Zitat hier war noch ganz interessant hier. In einer multireligiösen Gesellschaft muss es darum gehen, was jemand im Kopf und nicht auf dem Kopf hat. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war so zu erwarten, denn die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuchverbot ist eindeutig. Hashtag Neutralitätsgesetz. Ja, also tut mir leid, lieber Herr Behrendt, wenn jemand so ein Kopftuch auf dem Kopf hat, dann gibt es Dinge, die man da erwarten kann, die dann da auch im Kopf drin sind. Und ja, die sind jetzt nicht so unbedingt darauf geeicht, hier irgendwie eine freie Gesellschaft zu haben oder so. Allerdings sind die sehr wohl darauf geeicht, dieses Kopftuch dann auch an andere Leute zu verteilen. Also wenn die Frau das da differenzieren kann, dann wäre mir das egal, sag ich mal ehrlich gesagt. Und wenn man dann irgendwann ausreichend Leute da hat, von denen, dann wird auch irgendwann der Druck aufgebaut. Also das hört man immer wieder aus diesen Gesellschaften, wo das schon passiert ist. Und der Druck kommt dann von den Frauen. Es wird ja immer häufig behauptet, dass das irgendwie alles von den Männern ausgeht. Das ist scheinbar nicht der Fall, also zumindest nicht nach allem, was ich da bisher darüber gelesen habe. Ne, sondern da heißt es dann irgendwie so von wegen so, ja, hier, ich bin ja jetzt irgendwie hier eine von den Reinen so. Und dann wird man da biestig dann gegen die Leute, die sich dem dann da verschließen, weil das ja auch im Endeffekt diese Sache so kontrollieren von der Sexualität. Ja, im Endeffekt ja den Frauen da auch in die Hände spielt, wenn sie dann gucken können, sozusagen, dass ja die Leute nicht so freigebig sind, sondern da schon vorher nochmal geheiratet wird und so und man dann da irgendwie besser dann ja das halt kontrollieren kann dann da. Tja, meinte Herr Behrendt, dass man jetzt auch wieder die Kreuze aufhängen darf in den Schulräumen oder passt das nicht zur multireligiösen Gesellschaft? So was anderes auch, ob jemand, also ob man die Kreuze in die Schulen hängt oder ob jemand Kreuz im Hals hängen hat. Ja. Nur so ein Gedanke. Unruhen in schwedischer Stadt nach Koranschändung. Die Das kommt dann schwedische aber raus. Stadt heißt Malmö und da haben irgendwelche Rechtspopulisten, irgendwelche Leute, die sogar schon Einreiseverbot haben, einen Koran angezündet und haben auf ihn draufgetreten. Das Video ging dann viral und dann war dann die Halligalli da. Also. Und in Schweden hat man ja nicht die Ausrede, dass sich der soziale Druck entlädt wegen den Corona Lockdown-Maßnahmen, sondern die haben ja gar keinen Lockdown, sondern Koran Akbar. Die Frage ist doch, ob die virtuelle Anneliese ein Alibi hat. Ja, es war wahrscheinlich Satire, also von dem her, also da könntest du doch nochmal den einen Philosophen vom Anfang interviewen zu dem Geschehen hier. Ich sag mal, wenn der Schlomo ein Flugticket hatte nach Malmö und zurück, dann Koran verbrennen, kenne ich irgendwoher. Nein, doch. Oh. Ja, also Index, Voice of Free Expression ist eine leicht progressiv hier und da angehauchte NGO, die sich für freie Rede einsetzt. Also die haben manchmal auch komische Themen, aber machen generell in alle Richtungen Stimmung für freie Rede. Und in Schottland wollen sie I criminalize people making jokes. ja, genau. Satire, ne? Öffentlich-rechtlich Satire. Criminalized. Und dagegen machen sie jetzt auch Sturm. Also hoffentlich kommt es nicht durch, aber ich bin in letzter Zeit blackpilled, von dem her Technokratie so auch kommen kann. Ich hatte mal einen gesehen, der wurde erzählt, dass er angerufen wurde von der Polizei. Die wollten von ihm wissen, was er denn da auf Twitter verzapft hat. Und da ging es irgendwie um LGBT-Leute oder so. Und das ist aber alles nicht verboten. Er hat mich nur irgendwie genervt, sozusagen, damit, dass das vielleicht demnächst, wenn er so weitermacht, mal eine verbotene Aussage kommen könnte oder so. Ganz Erinnern wir uns doch alle an den Mops, der den Hitler groß machen konnte. Und komisch. dann wissen wir, was wofür schottische Polizei ihre Zeit verschwendet. Ja. Hier geht es darum, dass Steven Pinker Leute auf Twitter blockiert, die seine Epstein-Verbindungen halt irgendwie herausstellen und er hat da vom Der Showwitz hat er wurde angefragt, ob er sich einen Gesetzestext angucken kann. Nicht unter dem Vorwand, willst du mir helfen, Jeffrey Epstein zu verteidigen, sondern how would a reasonable person interpret that wording of this law? Und das hat er dann abgegeben, also die Einschätzung, und die wurde dann in der Epstein Verteidigung verwendet. Und ihm ist es natürlich unangenehm. Also. Also hat er auch selbst erzählt, ja, lese ich gerade. Ja, Cove Blank Slate. Die anderen Bücher von ihm finde ich alle nicht so knorke, ich weiß auch nicht. Enlightenment Now ist noch ganz nett, aber auch ein bisschen, weiß ich nicht. Blank Slate ist gut. Die anderen halten nicht so viel. Also. European Union Terrorism Situation Trend Report. A total of 119 foiled and failed and completed terrorist attacks were reported by a total of 13 EU member states. 1400 Individuen wurden also verhaftet auf den Verdacht hin, dass sie mit Terrorismus was zu tun haben in 19 EU-Staaten. Hauptländer, wo am meisten los war in Sachen Halligalli, war Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, UK. Deutschland schneidet in dem Report eigentlich immer ziemlich gut ab. Also generell sind die Leute bei uns nicht so radikalisiert. Da müsste sich auch mal die EU Gedanken machen, was Deutschland da anders macht wie andere Staaten. 10 people died because of terrorist attacks in the EU and 27 were injured. In den letzten Jahren hatten wir 3547 Dschihadis, 360 Ethnonationalisten, Non-Specified 1549, Left-Wing 279, Right-Wing 108. Und also das in den letzten 5 Jahren. Und Terrorbekämpfung gelingt ganz gut. Also die Leute kommen dann immer vorher und schneller auf die Schliche. Das kann aber auch ein Trend sein, der sich umkehren kann. Kann auch ein Trend sein, der ein bisschen in Überwachungsstaat ausopfert, gleitet. Ja. Aber auf jeden Fall der Europol-TESAT, den solltet ihr immer kennen. Interessant war bei dem auch, als ISIS die größten Gebiete im Mittleren Osten eingenommen hatte, hattest du massig viele Dschihadis, die plötzlich irgendwie aktiv geworden sind. Also es ist auch immer irgendwie groß-eventabhängig, was da so passiert. Also der Wetterterrorbericht ist damit abgehakt. Ja. Die Zahlen sind hier in dem Bericht auch nicht super aufgeschlüsselt, aber man kriegt schon einen ganz groben Überblick. Das ist leider ein PDF-Ding, was man runterladen kann und grafisch nicht sehr ansprechend, bis auf ein paar Tabellen. Aber vielleicht kann ich ja mal ein paar Zahlen in den Raum schmeißen, um ein paar Relationen klar zu machen. Also 2009 geht es um terroristische Attacken, die entweder verhindert wurden oder nicht verhindert wurden. An der Zahl 119 wurden hier in dieser Studie erfasst. 21 von Dschihadismus, also radikaler Islam. Right-Wing Terrorism, also rechtsgerichtet 6 Stück, Left-Wing und Anarchismus 26, Ethno-Nationalisten und Separatisten 57, die zweithöchsten die höchste Anzahl sogar tatsächlich, und Single-Issue Terrorism, das ist sowas wie Eco-Terrorism für, oder irgendwie andere religiöse Sachen. Und non-specific, ja, irgendwelche statistischen Ausreißer, die fallen auch da drunter. Und besonders interessant ist, im United Kingdom gibt es halt immer noch sehr viele Probleme zwischen Nordirland und Irland. Und da ist die Zahl von 56 alleine, Ethno-Nationalisten. Das sind die Ethno-Nationalisten. Und die Right-Wing-Terrorism-Leute, das haben wir eine Sache in Litauen und eine in Polen. Und 4 nochmal in Großbritannien. Deutschland ist hier keiner aufgeführt. Und die Linksradikalen, die sind in Italien mit 22 am meisten vertreten. Griechenland 2, Spanien 2. Ja, ich denke mal, das ist so ungefähr das Wichtigste. Ich weiß jetzt nicht, welchen engen Rahmen die sich gesetzt haben mit der Studie, ob das nur Sachen waren, wo auch europäische Behörden involviert waren und grenzüberschreitend. Ich habe es mir nicht ganz durchgelesen. Vielleicht weißt du das noch, Ebel? Das sind jetzt die Zahlen von Anschlägen. Die einzelnen Personenzahlen, da sind wir schon bei über 1000. Also hier geht es wirklich um die Aktionen, in Anführungszeichen. Soweit ich weiß, lass mich jetzt nichts Falsches erzählen, aber war das, dass du das halt weitermeldest, alles, was Terrorismus betroffen wird, wird sozusagen an Europol weitergegeben. Also nicht nur die grenzüberschreitenden, sondern generell tust du alles weitermelden. Also. Ja, also insgesamt festgenommen wurden... Moment mal, ist es festgenommen oder verurteilt? Nee, festgenommen wurden 1004 Leute im Jahr 2019 wegen Terrorismus-Anklagen in Europa. Ist schon nicht so wenig. Ja, ist schon krass, wenn du dir denkst, so 3 Leute irgendwie pro Tag, ja, so grob über den Daumen, die wegen einem Anschlag irgendwie in Europa gut, wir haben auch fast eine halbe Milliarde, aber trotzdem, das ist schon ordentlich. Also, so. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Report. Lässt sich gut mit dem argumentieren. Ja, die ARD in Moskau. Eine ganze Nacht wurden drei unserer ARD-Moskau-Kollegen in einer Minsker Polizeiwache festgehalten. Über 12 Stunden wussten wir nicht, wo sie sind. Als wären sie entführt. Jetzt sind sie frei, aber Akkreditierung entzogen, 5 Jahre Einreiseverbot, sofortige Abschiebung. Bei der ARD in Moskau. Was gemacht, ey? Diese ARD-Mitarbeiter. Aus dem Hotelzimmer gerufen und dann vor dem Hotel festgenommen, ohne Begründung oder offizielle Beschuldigung. Heute früh Akkreditierung rückwirkend, mit Beginn gestern für ungültig erklärt. Also haben sie gestern mit abgelaufenen Papieren gearbeitet. Deportation, Ausweisung, so sehen die Pässe aus. Ungültig mit Stempel und weg. Hätten sie sagen sollen, dass es Satire ist. Und außerdem haben die ja immer noch einen Internetanschluss. Also, nein, das ist furchtbar. Ich keine Ahnung. Ich mag Journalisten auch so, nicht wirklich, aber kommen jetzt, Leute da random ausweisen, ist haram in meinen Augen. Ja, aber ich meine, gut, der Lukaschenko ist natürlich auch so ein Vogel, aber die EU hat ja wieder diese Anerkennung verweigert der Wahl und das haben sie bei der Ukraine schon gemacht oder so. Dann stützen sie die Opposition und sorgen dann dafür Bürgerkrieg oder was? Das kann ja auch nicht die richtige Lösung sein, finde ich. Ne? Es ist einfach nur zum Heulen, diese ganze Situation, weil jetzt wirklich aus dem Blauen heraus mit recht harten Bandagen, diplomatischen Bandagen direkt gekämpft wird, obwohl das einfach ja jetzt jahrzehntelang einfach ignoriert und toleriert wurde. Und ganz im Gegenteil sogar positiv begleitet wurde, alles theoretisch. Ja, also das ist schon sehr seltsam, was da gerade in Weißrussland passiert. Ja, und jetzt kommt plötzlich die harte Kritik und da kann ich ein bisschen verstehen, dass sie sauer werden sozusagen. Es kommt einfach alles sehr rapide. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass sich die Verhältnisse in Weißrussland dahingehend verändert haben, dass trotz der Wirtschaftsunion, die sie ja weiterhin mit Russland haben, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu Russland sehr angespannt sind und die diplomatischen auch. Und dass Russland selber schon halt anscheinend versucht hat zu manipulieren gegen ihn und dass er deswegen, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt einfach mal flapsig sagen würde, es sieht mir irgendwie so aus, als ob der gerade zum Abschuss freigegeben wurde. Wer den jetzt als ersten wegputscht, der kann die Macht da übernehmen oder wie läuft das jetzt da? Ganz schön seltsam, oder? Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Das ist ein hervorragendes Buch, was weiß ich nicht, wenn du über den Narrativ, die Idee, wie China sich sozusagen ideologische Hoheit mit politischer und informationeller Kriegsführung ausbauen möchte, ergaunern möchte, wenn du darüber noch nicht so viel weißt, ist das Buch auf jeden Fall sehr spannend. Ich fand es an Teilen ein bisschen so, ja, jetzt noch eine NGO und noch eine NGO, noch eine Universität und noch ein Politiker und noch ein Gesprächskreis, der irgendwie von China unterwandert ist. Ich fand es ein bisschen, ja, wiederholend, aber es ist halt ein wichtiges Buch. Also es ist, wenn ihr wissen wollt, wie sozusagen Beeinflussungskampagnen und speziell das, was man im geopolitischen Sprech politische Kriegsführung nennt, hier habt ihr ein hervorragendes Buch, wo euch weitergeholfen wird. Dieses hier ist ein ziemlich guter Artikel von NTV. Es ist zwar eigentlich nicht viel dabei, was wir nicht sowieso schon gesagt hätten. Es geht hier um den Joe Biden und dem seine politische Geschichte und was er so alles unterstützt hat an Sachen, die ja eigentlich diese modernen Leute da großartig kritisieren. Also, da hatten wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Ich habe den eigentlich größtenteils mit reingenommen, zum einen als Leseempfehlung für Leute, die sich da nochmal konzentriert das durchlesen wollen, was da so auszusetzen ist an dem Joe Biden. Und vor allen Dingen wollte ich das mal lobend hervorheben, dass Ja, also so einen Journalismus gibt es halt in Deutschland tatsächlich dann auch noch. Also ich hätte schon gedacht, dass dieses Ding von wegen Trump böse, Biden gut, ja, so ziemlich unwidersprochen dann ist. Aber dieser Artikel hier, der lobt zwar den Trump nicht, aber es ist eine, ja, vollkommen objektive Aufzählung von den Dingen, die halt schwierig sind an den beiden, vor allen Dingen halt in Bezug auf Sachen, was eigentlich sein Lager sozusagen erwartet und fordert und so. Ja. Die Schwächen des Kandidaten sind sehr offensichtlich und ich muss sagen, ich bin überrascht, dass jetzt doch keine Brokered Convention stattgefunden hat. Ich hätte damit gerechnet, weil Na, Biden ist einfach so kann, ein du bist aber schlechter. auch der Einzige, der damit gerechnet hat. Ja, Also. ich darf doch auch mal spekulieren, oder? Ja, klar, aber trotzdem. Ich, Und ja. wer weiß, es kann noch viel passieren bis November. Also ich Ja, bin, wenn er vorher umkippt. Aber wette, was ich die auch Logik lustig fand, hier von stand das Biden zum Beispiel mal auch alleine drin, dass. zusammen ist so wie, das ist so daneben und so wahnsinnig, dass noch vieles passieren kann, was weniger wahnsinnig wäre als die Tatsache, dass die tatsächlich beide nominiert sind zusammen. Also hier stand das halt auch drin, dass er sich irgendwie als Übergangslösung jetzt irgendwie versteht. Was halt auch Er hat ziemlich es ja merkwürdig selber auch ist. schon gesagt und es ist einfach alles total daneben, wie das präsentiert wird und wurde. Alleine die Tatsache, dass im Vorwahlkampf Kamala Harris und Biden sich ja gegenseitig ziemlich stark attackiert haben, zu Recht, sage ich jetzt mal. Aber jetzt zusammen kandidieren, ach, das ist einfach, es ist schon fast Realsatire. Naja. Aber ist ja gut, wenn es ein bisschen dämmert, dass Biden jetzt auch nicht so der stärkste Hengst im Stall ist. Eine Sache noch zu Biden. Eine Anekdote, nicht eine jemand, das hat jemand irgendwie irgendwo in einem Buch geschrieben, der im Weißen Haus gearbeitet hat. Der hatte das mitbekommen, wie erzürnt Barack Obama über seinen Vizepräsidenten Biden war, weil da hat er ihn halt konfrontiert und hat drüber gesprochen. Und der Hintergrund war, dass der Vizepräsident Joe Biden quasi an die Öffentlichkeit gegangen ist und hat gesagt, ja, wir werden jetzt Gesetze erlassen, dass halt Schwule und also homosexuelle Paare auch heiraten dürfen, weil das bis dahin politisch abgelehnt wurde von Biden und der Barack Obama war deswegen sauer auf den Joe Biden, nicht weil er das gemacht hat, sondern weil er ihm quasi die Schau gestohlen hat, weil er das verkünden wollte vor ihm. So, ich Ja, da denke mal, stand dass in dem Beitrag auch drin, dass sie ihn ständig zurückpfeifen mussten, in der, als er Vizepräsident war. Ja, genau. Und diese Geschichte ja, hier. ich weiß nicht. Und jetzt ist er halt noch mal 10 Jahre älter und ja. Ja, und diese Geschichte hier ist auch eine ziemlich interessante Geschichte. Dass, es geht um diese Nummer mit dem Ehemann von Franziska Giffey. Unserer wunderbaren Familienministerin, und da hatten wir ja damals schon drüber geredet. Er hatte hier seine seinen Beamtenstatus verloren, und zwar wurde ihm da vorgeworfen, dass er ständig irgendwelche, also er hatte irgendwelche Vorträge gehalten, und das hat er aber nicht angezeigt, und die Arbeitszeit, die da stattdessen irgendwie war, hatte zum Beispiel irgendwie so eine Dienstreise abgerechnet, die er nie angetreten hat. Stattdessen hat er irgendwo irgendwelche Vorträge gehalten und lauter solche Dinge halt. Und ja, und jetzt, also er beruft sich hier, jetzt wollten sie irgendwie verhindern, dass das Urteil veröffentlicht wird. Das ist jetzt gescheitert. Und er soll unter anderem gesagt haben, dass er das aus Versehen abgerechnet hat, diese Dienstreise und solche Dinge. Und das haben sie ihm halt alles nicht geglaubt. Würde ich auch nicht glauben. Also ja. Ich meine, er hört Vorträge während der Arbeitszeit, rechnet die dann mit seinem Arbeitgeber ab. Das ist schon komisch. Und die Urlaubsreise natürlich erst recht, weil die Dienstreise. Da kommt er dann auch irgendwie vielleicht von dem anderen Beteiligten, wo er hinreisen sollte, eine Rückmeldung, dass er nicht da war. Ne? Wer weiß. Wolltet ihr mir nicht den Giffey schicken die Woche? Der ist nicht angekommen. So. Keine Ahnung, aber ihm muss es aufgeflogen sein. Ich meine, insgesamt finde ich ja den Schaden von 3.000 € nicht so besonders viel. Aber ja, es ist halt auch sehr unehrenhaft, was er da geleistet hat. Ne? Ja, das ist im Prinzip ja wahrscheinlich das Geld, was er da jetzt, sag ich mal, hinterzogen hat, also irgendwie bekommen hat, aber nicht verdient hat. Aber da obendrauf kommen ja dann wahrscheinlich noch die Sachen, die er dann daneben verdient hat, was er nie angezeigt hat. Und dann, aber, na, also das Geld wird sicherlich noch einen größeren Wert haben. Also das ist jetzt vielleicht nicht der Schaden dann für den Steuerzahler, aber der kommt da ja noch verschärfend oben drauf, natürlich. Was hast du denn für eine Scheiße gebaut? Ja, super. Gutes Carsten wird rehabilitiert gesetzt. Ja, das geht nicht richtig durch. Ja. Der Bär wird genderneutral. Ja, ebenfalls in der Zeit von Corona ein bisschen untergegangen hier, diese Geschichte mit der Berlinale. Die wollen eben das noch genderneutraler machen. Und dazu wollen sie die weiblichen Kategorien abschaffen oder die männlichen, wie auch immer, wollen eine Kategorie eben machen für jeden Preis, den sie da zu vergeben haben. Ja, also nicht mehr bester Schauspieler und beste Schauspielerin, sondern nur noch beste Rolle oder so. Ja, beste Schauspielperson oder so, ja. Ne? Mhm. Und beste dagegen läuft hier und laufen die Feministen laufen dagegen Sturm. Weil zum Beispiel diese NGO Pro-Quote-Regie, von der wir ja schon lange nichts mehr gehört haben, aber wo wir auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen hatten, was eine ziemlich einflussreiche Gruppe ist, wo ganz viele große Namen auch damit drin sind. Und die sagen halt eben, dadurch, dass ja quasi es weniger Rollen gäbe für Frauen, sei das ja total unfair, weil die ja dann quasi direkt viel weniger Kandidaten quasi für so eine Auszeichnung dann hätten, wenn das jetzt nicht mehr eine extra Auszeichnung gibt für die Frauen alleine, die sie dann quasi sicher haben, sondern ja, dass sie sich dann mit den LSBT brauchen sie nicht einführen wahrscheinlich, ne? Mit den bösen Männern dann auch noch duellieren müssen und deswegen mögen die das dann halt gar nicht, ne? Und ja. Ja, keine Ahnung, also ich meine, im Endeffekt ist es halt alles auch, wie will man das objektiv bewerten? Das kann man sowieso nicht objektiv bewerten, irgendwie schauspielerische Leistung. Von daher sollen sie da ruhig zwei Preise haben und dann sind die da happy und so. Also ich weiß noch gar nicht, wo diese Idee überhaupt hergekommen ist. Der Artikel war ja auch nicht aufschlussreich. Aber ja, Feministen mögen es nicht. Und, ja, aber noch ein paar andere Leute, die das nicht mochten. Also ich finde das auch ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, eine dritte Kategorie ist vielleicht auch komisch, aber dann eine abzuschaffen, meine Güte. Ja, und dann haben sie geschrieben, das war dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Bärendienst. Ne? Mhm. Fand ich ganz gut in dem Zusammenhang. Kriegen ja so einen silbernen Bären wohl da. Ne? Ja, und das ewige Ding mit den Influencern, die Finanzämter, wie hier schon steht, die nehmen jetzt Social Media Stars in den Fokus, weil ja viele von diesen Aufwendungen, die die Leute da bekommen, ne, irgendwelche Gratisreisen, irgendwelche Gratisprodukte, lauter solche Dinge, die man halt jetzt auch an Sachzuwendungen diesen Leuten da zuteil macht, damit sie die dann positiv vermarkten können in ihren Beiträgen. Auf Social Media, diese Sachen sind natürlich alle Einnahmen, ne? Und insofern natürlich dann auch steuerpflichtig. Und das ist vielleicht vielen Leuten da auch gar nicht klar, die das irgendwie so hobbymäßig irgendwie da anfangen mal irgendwie. Ja, und da soll es jetzt auch einen neuen Leitfaden geben und so. Um die ja, du hast ja auch gesagt, wir bieten unsere Unterstützung an oder Hilfestellung oder so. Ja. Ja, was ich gut verstehen kann, weil was hier ja auch drin steht, ist halt eben so nach dem Motto, wenn du das jetzt schon ein paar Jahre gemacht hast und wir dann plötzlich mit einer großen Forderung auf dich zukommen für deine vielen Urlaubsreisen und so, ne, das kann dann ganz schnell ganz übel werden. Ich erinnere mich da auch noch vor ein paar Jahren mit dieser Geschichte, mit dieser Wohnungsrenovierungsshow, wo die ja dann auch plötzlich Probleme mit dem Finanzamt hatten, die dann gesagt haben, ja, das ist schön, diese Renovierung, die sie euch hier geschenkt haben, das ist natürlich auch ein Einkommen dann quasi. Und das müsst ihr dann jetzt auch schön versteuern für ein paar tausend Euro. Ja, und das kann bei dieser Geschichte hier natürlich auch ganz schnell passieren, wenn die Leute dann nicht so viel Geld auf der Tatze haben, was sie da dann reinstecken können in die Steuer. Das Ja, ich glaube, 10.000 Euro im Monat, im Jahr bist du steuerpflichtig oder so, haben sie ja auch geschrieben, glaube ich, in dem Artikel. Ja, wobei es halt auch generell ist, ne? Also es ist ja nicht nur, also auch wenn sie jetzt woanders noch Einkommen haben, das summiert sich ja dann. Ich kann das gerne gleich mal sagen, wie das ist, aber ja, dann sag mal. Ich habe das Beiblatt mal angeguckt und mich auch mal ein bisschen daneben noch mal informiert. Also generell ist es so, es ist alles einkommensteuerpflichtig. Es gibt gewisse Grundfreibeträge, allerdings, wenn man ganz normal arbeiten geht und Gehalt hat, dann zählen die Sachen immer dazu. Und diese ganzen Werbegeschenke und sowas sind eine Angelegenheit, da nachzuweisen, wie da der geldwerte Vorteil ist. Da kommt man meist nicht über die Grenzen, die beispielsweise 9.000 Euro pro Jahr sind. Ja. Wenn man allerdings noch ein anderes Einkommen daneben hat, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann kommt man vielleicht leicht über diese 9.000 Euro und dann ist man halt gezwungen, eine Einnahmeüberschussrechnung zu machen und ja, quasi seine Gewinne und seine Aufwendungen, also den geldwerten Vorteil bei einer Reise mit den privaten Aufwendungen oder irgendwelchen anderen Sachen, die man bezahlt hat, gegenüberzustellen und den Gewinn dann in der Steuererklärung anzugeben. Und man muss natürlich ein Gewerbe anmelden. Und das gilt übrigens auch, wenn man ein Patreon hat und Patreon bekommt, dann muss man auch ein Gewerbe anmelden. Und zwar muss man das spätestens einen Monat, nachdem man das erste Geld von Patreon erhalten hat, tun. Sonst wird man da schon, ja, sonst kommt man schon in Schwierigkeiten. Also rückwirkend anmelden kann man über 6 Monate. Einfach zum Steuerberater gehen, sobald man wirklich im Internet Geld verdienen will über diese Wege. Ein anderer Weg führt da nicht vorbei. Und die paar Euro, die man da an Gebühren hinterlässt, die hat man ganz schnell raus, wenn man in irgendwelche Strafen nicht reinläuft. Wie gesagt, also 9.000 Euro ist die Grenze, wo wirklich nichts gemacht werden muss. Es sei denn, man kriegt natürlich eine Prüfung, was sehr unwahrscheinlich ist. Und ja, dann ist es natürlich die nächste Grenze. Das sind einfach die ganz normalen Grenzen, 24.500 Euro. Wenn man einen Ertrag hat, da muss man halt vorher eine Überschussrechnung hat, dann muss man auch Gewerbesteuer anmelden und Umsatzsteuer muss man, wenn man mehr als 50.000 hat. Aber gut, ich meine, wenn man so viel online verdient, ich denke mal, dann hat man schon mit seinem Steuerberater geredet, ne? Und nein, Patreon sind nicht Spenden. Patreon gelten als selbstständige Einnahmen. Und selbst wenn Spenden, kannst du ja dann auch nur steuerschonend absetzen, wenn du dafür steuern, wenn du ein Verein bist oder sowas. Also es gibt bestimmt Modelle, wo du halt diesen Einnahmen Aufwendungen gegenüberstellen kannst, die ja gemeinnützig sein werden. Und wenn du keinen Überschuss hast, musst du keine Steuern zahlen. Also ja. Ne? Ja. Die Politikerin, Parteichefin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, verdankt ihre Politikerlaufbahn der Tatsache, dass sie eine Frau ist, hat sie gesagt. Im von der Audio Alliance produzierten Podcast Wickert trifft, mit Wickert eben, verrät sie, dass sie zweimal von solchen Chancen profitiert hat. Ich habe zum ersten Mal für den Bundestag kandidiert, weil da auf einem Platz eine Frau gesucht wurde. Sowas aber auch. Und ich war gerade zur Stelle, ja, sowas aber auch, ne? Und auch bei ihrer neuen Erneuerung zur ersten deutschen Innenministerin, Ernennung zur ersten deutschen Innenministerin. Unter Ministerpräsident Müller sei ihr Geschlecht von Vorteil gewesen, sie an. Ja, dabei ist ansonsten natürlich das weibliche Geschlecht immer nur von Nachteilen, ist klar. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall der Beweis, Leute, ne? Frauen in politischen Parteien, auf jeden Fall unterdrückte Minderheit und, ja. Und diese ganzen Männernetzwerke, die sorgen dafür, dass sich das noch nie ändern wird. Also bei dieser Paritätsgeschichte, wo sie dann von den wenigen Frauen dann irgendwie auch alle nach vorne schubsen müssen, musste ich doch letzte Tage mal an das Wort Chancengerechtigkeit, ja, die, oder so denken. Das ist eben, die brauchen das gar nicht. Tun, ne? Die brauchen das überhaupt gar nicht. Und das ist auch meine Erfahrung in der ganzen Zeit. Es gibt genug Leute, die dir auf Teufel komm raus sich überlegen, so, ja, nee, wir brauchen eine Frau, wir brauchen eine Frau, wir brauchen eine Frau. Da machen so, Leute, da machen Leute selber Platz, ne? Die treten dann irgendwie zurück von Sachen, wo sie schon für gewählt wurden, was ich da nicht alles schon erlebt habe, ne? Und also das ist vollkommen, immer wenn euch einer erzählen will, von wegen so, ja, wir müssen jetzt ja eingreifen, weil das regelt sich ja nicht von selber und die Frauen in den politischen Parteien, die haben so einen schlechten Stand, könnt ihr den Mittelfinger von mir zeigen. Das ist einfach vollkommener Humbug. Also, die sind nicht da, dann die Frauen, die kommen halt nicht, sind nicht so in so großer Zahl dann dabei. Meine Güte. Ja, das auch, aber die da sein. Sind, die werden gepusht und gepusht bis zum geht nicht mehr. Wenn die nicht schnell weglaufen, dann sind die ruckzuck irgendwo in irgendwelchen Gremien, in irgendwelchen hier auf irgendwelchen Listen und ratatzakataka. Habe ich das jetzt erlebt, wo die dann gesagt haben, ich will gar nicht eigentlich, bin ich nur mit meinem Herbert hier oder so. Nix da, du kommst jetzt hier auf so einen Posten und dann hast du das Gesetz zu machen, wir brauchen Frauen für die Außendarstellung. Trudeau's new feminist plan commits 95% of foreign aid to gender, women and girls by 2022. Das ist eine Nachricht von 2017. Ich wollte einfach nur darauf anmerken, dass eben das Konzept Gender sich in viele Bereiche innerhalb des Staates so irgendwo verselbstständigt hat. Und ich wollte da mal nachrecherchieren, was denn jetzt vor Ort so entstanden ist mit dem Gender in der Foreign Aid, aber also eine Entwicklungshilfe, aber ich habe bisher leider noch nicht so viel gefunden. Also, ja. Ja, und der Trudeau will, dass 95% jetzt seine Entwicklungshilfe für Frauen, Gender und Mädchen gesichert haben, oder wie? Ja, genau. Hier, the breakthrough, the coming avocado politics, da warnt man davor, dass in Braun the far right, ethno-nationalist right Grenzen haben will und sich mit den Grünen verbinden wollen würde, den Klimawandel irgendwie zu bekämpfen. Und das ist eine Anspielung auf die Metapher, als die Umweltbewegung in den Geburtsjahren lag, dass das eben Melonen sind, also außen grün und innen rot. Und hier hat man jetzt die Avocado, weil man sieht, dass irgendwie die rechte beziehungsweise die populistische Rechte beziehungsweise die ethnonationalistische Rechte, die scheinbar überall irgendwo in Parlamenten hocken soll. Der Artikel ist ein bisschen diffus da. Man warnt auf jeden Fall davor, coming Avocado Politics. Und ich denke, das ist ein Buzzword, das was sich verbreiten wird. Also ja, da habt ihr es. Ihnen weichen außen grün, oder wie ist es gemeint? Ja, innen braun und außen grün. Achso. Nee. Ja, die SPD hat in Bielefeld, das es ja nicht gibt oder so, die Ehrung eines Bundeswehrsoldaten verhindert, sozusagen. Der sollte da einen Platz, wo sollte nach ihm benannt werden. Das gibt es schon seit 10 Jahren, so ein Gezerre hin und her. Und jetzt kurz bevor das dann passieren sollte, hat die SPD dann über die Reißleine gezogen und möchte das dann doch nicht oder so. Also eine ganz unehrenhafte Nummer eigentlich, die sie da durchgezogen haben. Sie wollen natürlich nicht, dass irgendwie das zu einem Zielort für irgendwelche rechten Wallfahrer wird oder so. Das kann man ja auch mal verstehen. Aber es ist ja jetzt auch kein Wehrmachtssoldat gewesen. Er ist auch nur gefallen. Hat nicht irgendwie ehrenhaft irgendwie 80 Leute umgemetzelt oder so und er ist dann gefallen, sondern er ist halt so gefallen. Also nicht schon ein bisschen sehr streng von der SPD. Und wie gesagt, kam auch nicht so gut an. Ne? Meine Konkurrenz. Noema, das ist es vom Bergstrom-Institut, was auch in einem China-Buch vorkommt. Das habe ich einfach mal nachgegoogelt und wollte mir das halt mal angucken und habe dann so den ersten Artikel rausgefischt. Und er war dann gleich irgendwie from globalization to planetary mindset, dass man eine new sphere hat, also die Ideenwelt, und dass man ein narrative braucht, also ein Ideennarrativ, der weltweit irgendwie für Frieden sorgt und die Erde zusammenwachsen lässt und civilizational scale states, also China und Indien bezeichnen sich als Zivilisationsstaaten. Und der Westen sollte auch ein Zivilisationsstaat sein und dass man eben viele verschiedene Modelle hat, wie man auf der Welt leben soll. Und lest das China-Buch, dann guckt euch danach den Artikel an und ihr werdet staunen. Also ja, war ganz interessant. Ja, kommen wir zu Griechenland. Griechenland und die Türkei. Ja, also im Endeffekt, ich habe ja schon die ganze Zeit über die türkische Seite gesprochen und wenn ihr euch jetzt noch daran erinnert, könnt ihr euch das Bild des Mittelmeers vor Augen rufen und dann habt ihr die Türkei und ihr habt Libyen und Zypern und die Türkei und Libyen, die haben ja ein Abkommen getroffen über eine exklusive ökonomische Zone, wo die zusammen nach Öl bohren dürfen, beziehungsweise wo die Türkei dann halt noch Öl bohrt. Und das hat quasi einen Korridor durch das gesamte Mittelmeer geschnitten. Und diese Vereinbarung ist umstritten und wird nicht von allen anerkannt. Und die hat ja vor allem auch in Libyen zu einem sehr innerlibyschen Konflikt geführt, weil nur die eine Hälfte der Bevölkerung, die eine Hälfte der Regierung dem zugestimmt hat. Naja. Aber das ist alles in der Vergangenheit und jetzt ist es im Endeffekt so, dass die Griechenland als Antwort darauf mit Ägypten ein ähnliches Abkommen abgeschlossen haben. Wenn ihr euch diese Karte jetzt vorstellt, von Griechenland nach Ägypten haben wir jetzt auch nochmal so einen sonderökonomischen Korridor, wo die halt auch nach Öl bohren dürfen und das schneidet dann natürlich auch wieder durch türkisches Hoheitsgebiet, was die Türken für sich beanspruchen. Und da gibt es halt dann immer noch das große Problem, dass es ja unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie man seinen Seeanspruch begründen kann. Da gibt es geografische Ansprüche und da gibt es verschiedene Seerechtsabkommen, die auch nicht alle anerkennen. Und die Türkei hat ja auch in den letzten Monaten aggressiv in diesen Gebieten Exploration und Konstruktion von Gas Plattformen und solchen Sachen vorangetrieben und hat das ja auch mit dem Militär begleitet. Und da hat es ja noch keine militärischen Konflikte gegeben bis jetzt. Allerdings halt schon verschiedene Manöver, die jetzt noch nicht wirklich zum Konflikt geführt haben, aber es sieht halt wirklich sehr seltsam aus, was da gerade passiert. Dann haben wir jetzt auch gerade die Operation Eunomia, wo Griechenland, Frankreich und Italien eine massive Übung mit sehr vielen Schiffen ausüben. Ich weiß nicht, das sind jetzt, ja, okay, über 50 Schiffe, also lohnt sich gar nicht zu zählen. Und es sind jetzt noch mehr Schiffe quasi im Mittelmeer versammelt, wie vor ein paar Monaten, man glaubt es kaum. Und es sind jetzt, ich weiß nicht, es sind bestimmt nicht mehr Kriegsschiffe als Handelsschiffe im Mittelmeer unterwegs, aber ja, es wird langsam knapp mit dem Raum dort. Ja, also wenn ihr euch noch ein paar Informationen dazu durchlesen wollt, steht das hier in dem Artikel. Aber was da halt gerade in Griechenland passiert, ist schon sehr seltsam, beziehungsweise Griechenland, Türkei, die ganze Mittelmeerregion. Ja. Und Griechenland und Ägypten gemacht haben, die haben einen Trick benutzt und die haben sich quasi von allen, die haben gegenseitig auf jegliche Grenzziehung verzichtet und haben berufen sich jetzt auf gar kein Abkommen mehr, sondern haben einfach gesagt, wir machen ein Delimiting-Abkommen, wir machen einfach jegliches Limit weg und deswegen haben wir quasi eine große Zone, die sich überschneidet. Und die geben wir von allen staatlichen Kontrollen frei und in Anführungszeichen private Explorationsunternehmen dürfen dort das dann ausbeuten, die Rohstoffe. Ja. Das ist auch ein interessantes Manöver, einfach auf alle internationalen Abkommen zu verzichten, um sowas zu ermöglichen. Ich war letzten Tag auf eine Meldung gestoßen über Angola und da ging es darum, dass irgendwie angeblich junge Männer niedergeschossen worden wären, die ja einfach, weil sie sich auf der Straße überhaupt getraut haben, weil da schon eine Ausgangssperre herrschte oder so. Dann habe ich ein bisschen gestöbert danach und die Nachricht hat sich nicht bewahrheitet. Aber ich habe das dann mal nicht gerade gerückt, weil sich das für andere Länder in Afrika dann aber sehr wohl als scheinbar wahr dargestellt hat, wie Herr Amnesty vermeldet. Die haben mir verschiedene Fälle aufgelistet. Ja, wo Leute eben dann mit Maske vielleicht, aber eben auf der Straße rumgelaufen sind, was sie nicht sollten. Und dann ist das irgendwie eskaliert und sind dann teilweise ganze Gruppen von Leuten hier geschossen worden oder so. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Unterschied zu uns. Und vielleicht irgendwie kein Grund, sich nicht so anzustellen oder so, das ist vielleicht auch Quatsch. Aber ich finde schon, dass der Unterschied eigentlich ganz schön extrem ist und auffällig und so. Dass man den Leuten dazu mutet. Ja, dass man direkt zur Gewalt greift, um Gruppenansammlungen aufzulösen. Genau. Ich habe da mit einem Freund drüber gesprochen, den ich schon öfter mal erwähnt habe, der auch viel Zeit in Afrika verbracht hat. Und er hat ganz trocken gesagt, überleg dir halt mal, wie das für dich wäre, wenn du Corona-Einschränkungen hättest, aber bei dir zu Hause in deinem 2x2 Meter Kabuff gibt es keinen Strom. Ja, genau. Also überleg mal, was das bedeutet. Auch in einer Kultur, in der halt viel vom täglichen Leben auf der Straße stattfindet. Ja, genau, deswegen ist ja auch einerseits fraglich, ob da die Gewalt angebracht ist und aber auch, ob die Maßnahmen eben so angebracht sind, die sie da so durchführen. Aber die Gewalt, das sagt er auch, die Gewalt, das ist halt dort unten oft die einzige Sprache, die deren Befehle, in der Befehle befolgt werden, sozusagen. Also man darf sich das halt nicht so geordnet vorstellen wie bei uns. Also so ja, genau. Die Gesellschaft, auch die Einsicht der einzelnen Personen in Dinge, das ist schon, also ist eine gefährliche Mischung, Afrika und so ein Lockdown. Also es ist zwar in verschiedenen Ländern irgendwie auch ein bisschen unterschiedlich geregelt, aber die Regeln sind schon in der Regel ein bisschen strenger als bei uns auf jeden Fall. Und der eine hier von dem Kanal, Große Freiheit oder was, der erzählte doch auch, dass er zu der Zeit, als das losging, in Uganda war und die durften auch nicht die Bohne irgendwie vor der Tür, nicht ein Millimeter, ne? Nur auf Antrag mit zum Einkaufen oder irgendwie sowas. Ja. Hier haben wir den Omnipotent Moral Busybody. Ich konnte mir das leider im Detail noch nicht angucken. Ich möchte mir die einzelnen Studien durchlesen, aber ich habe zurzeit viel zu tun. Hier handelt es sich um 12 verschiedene Artikel, die aufzeigen, wie man sich wissenschaftliche Kritik an unseren Lockdown-Maßnahmen, wie sie am weitesten verbreitet sind, wie die denn auszusehen hat und wie da eine ordentliche Kritik stattfinden kann. Aber im Detail konnte ich es mir leider noch nicht angucken. Aber ich wollte euch die Quelle nicht vorenthalten. Today is the day of celebration and the day of hope. Today we came together to rejoice over historic public health success, the certification of wild polyvirus eradication in the African region. Das war damals zwischen den Blockmächten, also zwischen USA, Freier Westen und dem Sowjetimperium zusammen eine Unternehmung, wie man Polio aus der Welt schaffen kann. Also was man auch halt immer vergisst in Sachen Fortschritt, dass halt man früher einfach mehr gestorben ist und mehr Behinderungen hatte und mehr schlechte Dinge einfach weit verbreitet waren und dass es halt vorangeht, ja. Ja, da hat es einige Erfolge gegeben. Allerdings würde ich hier nicht unbedingt der World Hun Organisation zusprechen. Ja, klar, klar. The map shows the number of cigarettes consumed per person per year across Europe. I'm sure the data can only capture cigarette sales, but let's not be too nitpicky. Also zeigt den Zigarettenkonsum in Europa und man weiß nicht, wie viel wer denn raucht. Also man hat es nur hochgerechnet, Verkäufe auf Einwohnerzahl und da habt ihr es. Im Norden rauchen sie so viel und Deutschland raucht kaum. Bewusstseins, also gesund und so. Ah, nee, nicht im Norden rauchen sie. Im Norden rauchen sie kaum und weiter im Süden rauchen sie mehr. Mein Gehirn lässt nach, es tut mir leid. Luxemburg und Andorra, oder was ist das? Im Osten, Rote da. Ja, jo, krass, ne? So Hochburgen da. Ist das nicht Belgien, dieser rote Fleck da? Ja, vor allem, nee, das ist Luxemburg und Andorra. Das kommt halt daher, dass die Bekloppten da hinfahren und die billigen steuerfreien Zigaretten kaufen. Na so. Gut. Könnte sein. Das kann natürlich sein, ja. Oh Gott. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist, ja, okay, bitte. Wer hat das eingereicht? Ich habe das eingereicht, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Scroll mal runter, da ist bestimmt ein Bild dabei. Ja, das weiß ich, ob ich das zeigen sollte. Aber ja, das ist aber nichts Tragisches dabei, fand ich. Naja, ja, aber, sollte man denken. Aber auf jeden Fall diese Kegel-Exercises, das ist halt dieser berühmte Beckenboden, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Also diese Beckenbodenmuskulatur, und das soll ja bei Frauen ganz gut sein, damit die später nicht inkontinent werden oder so. Da kannst du den Krieg der Vagianerinnen nachspielen. Und ja, da gibt es halt alle möglichen Tools für diese Kegel-Exercises schon lange. Mhm. Und jetzt wollen sie das wohl mit Digitalisierung und so verbinden. Und muss ja auch Spaß machen. Das halt als Link zum Spielen dann irgendwie quasi als als Kontrollgerät verwenden. Ja. Ja, Chris, als Experte musst du mir jetzt mal erklären, was Kegels sind. Das ist einfach der englische Begriff für diese Beckenbodenmuskulatur. Die Kontraktion von denen. Ja, ja genau. Also ich finde das schon, ich meine, ich bin ja halt auch für Innovation im Game-Controller-Markt. Ja, da hat sich ja seit Jahrzehnten auch nicht viel wirklich getan. Aber das geht mir dann noch ein bisschen zu weit. Aber aus medizinischen Gründen, okay. Ja, ja. Vielleicht gibt es ein Kegelspiel dafür, ja. Das wäre dann ein Kegel ist ja nur ein Joystick für. Ja, das Kegelspiel kann kommen, wird aber nicht von Epic Games entwickelt für iOS oder andere Apple-Plattformen. Ich glaube, wir hatten letztens schon mal drüber gesprochen, über den Konflikt zwischen Apple und Epic. Mhm. Klingen ähnlich, aber nicht verwechseln. Es ging darum, dass Epic Fortnite auf iOS angeboten hat, gleichzeitig aber den Spielern ermöglicht hat, über andere Kanäle als den offiziellen Apple App Store Gegenstände für das Spiel zu erwerben. Das fand Apple nicht gut. Und eine erste Gerichtsentscheidung diese Woche deutet auch schon in Richtung von Apple. Und folgerichtig hat Apple seine Drohung wahrgemacht und Epic Games einfach komplett aus der Entwicklungsumgebung für iOS ausgeschlossen, also die Entwickler-Accounts gelöscht, entsprechende Tools stehen nicht mehr zur Verfügung, man kann keine Software mehr auf Apple-Plattformen veröffentlichen. Bin gespannt, wo uns dieser Krieg hinführen wird und wer am Ende dann mehr wert ist, aber... Ja, Apple macht gerade eine ganze Menge. Die haben auch angekündigt, dass sie eine von ihren Apple-ID-Tracking-Sachen, die immer automatisch im Hintergrund mitläuft und die quasi Werbepartnern zur Verfügung gestellt werden und monetarisiert wird, dass sie das nicht mehr einfach im Hintergrund machen wollen, sondern optional schalten wollen. Und da hat sich Facebook schon beschwert und die meinten, wenn die das machen, dann kann es sein, dass wir bis zu 50% Einbruch in unserer Geschäftssparte Daten weiter Verkauf haben werden. Ja, die Kapitalisten, ne? Alpha Dogfight Trials Final Event, DARPA TV, ein Pilot, der gegen eine AI antritt und verliert. Sehr interessantes Video, geht 5 Stunden, sollten wir uns direkt angucken und kommentieren. Nee, aber das Video ist echt interessant. Also, das gönnt euch. Also, ja. Was er sagen will, ist, dass wir in Zukunft von KIs bombardiert werden, wenn wir bombardiert werden. Ja. The Birth of Plenty, How the Prosperity of the Modern World Was Created. Property Rights, Which Drive Creativity. Scientific Rationalism, Which Permits the Freedom to Innovate Without Fear of Retribution. Capital Markets, Which Provide Funding for People to Pursue Their Visions. Transportation Communications, Which Allow for the Effective Transfer of Ideas and Products. Das Hörbuch davon ist leider etwas gekürzt. Das richtige Buch ist etwas länger, aber es ist ein sehr schönes Buch darüber, wie eben The Birth of Plenty, also die Geburt der Völligkeit, sich Überfluss, entwickelt hat. Des Überflusses, genau. Genau. Und dann haben wir hier noch Ölentdeckungen weltweit in einer richtig schönen Karte. Also vom Visual Capitalist, immer sehr gute Seite, die man besuchen sollte, gerade weil die auch Kapitalisten sind und da wisst ihr, wo Öl ist und da habt ihr es. Ja. Ja. Da fange ich doch gleich nach der Sendung an zu graben, ne? Ja. Setz doch mal die Liste. Ah, schade. Apocalypse Never, Why Environmental Alarmism Hurts Us All ist ein sehr, sehr gutes Buch von jemandem, der seit Dekaden sich für die Umwelt einsetzt, der aber halt auch sagt, Leute, grüne Umwelt. Ja, habe ich schon gelesen. Die haben sie auch geblockt von YouTube überall und so, ne? Sehr gesagt, also, Interviews und so. Ja, der ist pro Atomkraft deswegen. Ja, genau. Ja, und auf jeden Fall das Buch, das hat mir sehr gefallen, weil halt er sagt nicht, Klimawandel findet nicht statt, sondern Leute, es ist nicht ganz so schlimm, wie er es darstellt. Wir haben keine apokalyptischen Szenarien. Dinge sind nicht gut, sie werden aber angegangen, es könnte ein bisschen besser laufen, aber die Welt geht nicht unter. Und das tut halt in vielen Bereichen aufdenken, wo halt die Grünen halt einfach so ein bisschen, weiß nicht, Offenbarungskapitel aus der Bibel neu ausleben und sich halt in irgendwelchen Untergangsfantasien auf der Reise nach Panik, in Hysteria verlieren. Also. Ich habe eine Sendung über den deutschen Deichbau halt gesehen. Oftmals halt auch wirtschaftliche Interessen vor wirklich wissenschaftlichen Lösungen, ne, setzen. Das ist genau. Das große Problem. Ja. Genau. Ich habe zum Beispiel was über den deutschen Deichbau gesehen. Da haben sie gesagt, das ist für die nächsten 100 Jahre sicher. Dann haben sie aber auch direkt vor den nächsten 2000 Jahren gewarnt. Wenn die Leute in 2000 Jahren auf uns zurückgucken würden, dann würden sie sich aber schwer bei uns ärgern oder so. Ja, bis dahin können wir da aber den Deich auch noch ein paar Mal hochbauen oder so. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Punkt, ne, dass immer von dem Meeresspiegelanstieg so gewarnt wird, aber auch eben nicht daran gedacht wird, dass man ja Deiche bauen kann, noch 100 Jahre lang oder so, bis es dann passiert. Ne? Tja, und hier haben wir auch ein tolles Beispiel dafür, für fehlgeleitete, ja, Politik. Ja, EEG-Umlage, die haben sie ja wohl eingedampft oder wollen sie wohl eindampfen jetzt zum 1.1. Und dann lohnen die Dinger sich nicht mehr und die, wenn man die dann trotzdem ins Netz speist, dann ist das illegal oder irgendwie sowas, also verschenken darfst du es praktisch auch nicht. Und also es ist ja auch relativ kompliziert mit den Dingern, die musst du dann über der Netzagentur anmelden und ja, keine Ahnung, überprüfen lassen oder so. Dann müssen das bestimmte Modelle sein und je nachdem, wo sie hängen, nehmen sie die dann auch nicht ab oder ja, also echt alles so ein bisschen ätzend mit den Dingern. Und jetzt eben, wenn die sich dann auch nicht mehr rechnen, dann kommen die eben auch in den Müll, denke ich mal. Und das sind wohl ganz schön viele, ne? Damit ist ja all die, nicht nur diese Solargeschichte gestoppt, das ist ja schon seit ein paar Jahren ziemlich stark gebremst, sondern dann würde ich auch im Prinzip am Ende. Ja, jetzt mal, ob das Ganze überhaupt sinnvoll ist oder nicht, mal ganz außen vor gestellt. Eine Sache darf man nicht vergessen bei der Sache. Es sind jetzt die ersten Solaranlagen, die in Betrieb genommen wurden, die fallen jetzt aus der Förderung komplett raus und die Förderung von Neuanlagen, die ist nicht wirklich der Rede wert im Vergleich zu damals. Und diese alten Anlagen sind ja teilweise defekt, sind ja teilweise in Effizienz auch eingeschränkt, müssten jetzt vielleicht erneuert werden oder repariert werden oder sonst was. Und da wird halt der große Anreiz fehlen, dass die Leute halt eher sagen, okay, ich benutze das Ding jetzt noch, solange es funktioniert und versuche meine Stromrechnung, die ich ja jetzt sowieso immer bezahlen muss, ein bisschen gering zu halten mit dem Eigenverbrauch. Okay, da muss ich mir für so und so viel Euro nochmal einen neuen Wechselrichter oder sowas einbauen. Ja, und damit tut er die Energie genau an der Stelle so ungefähr. Ne? Haben Sie gesagt, das stimmt ja, ja auch. Ne? Aber das ist halt eine herbe Enttäuschung für die ganzen Leute, die halt dachten, okay, ich finde das gut und ich will meinen eigenen Strom erzeugen und ein bisschen Unabhängigkeit auch haben. Das finde ich sehr schade. Ob das Ganze wirtschaftlich von Anfang an Sinn gemacht hat, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ja. Viele Leute haben das ja auch nur als Geschäftsmodell gefahren. Aber viele Leute haben es ja auch ernsthaft gemacht, um das zu tun. Naja. Brand im E-Auto, gewaltige Rußmengen und riesige Stichflamme. Jetzt scroll mal rein, ich finde den Artikel bei mir gerade nicht. Ich habe den auch, das war der einzige, den ich nicht geschafft habe mehr. Was passiert, wenn ein E-Auto in einer Tiefgarage oder einem Tunnel brennt? Mit eindrücklichen Videos hat die Schweizerische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt einen Feldversuch dokumentiert. Sie wollte prüfen, welche besonderen Gefahren lauern und wie gefährlich die freigesetzten Batteriesubstanzen sind. Worauf müssen sich Feuerwehren einstellen? Müssen Tunnel, Tiefgaragen, Parkhäuser mit der steigenden Zahl von E-Autos anders gebaut werden? Ich finde ja eh schon krass, dass bei so einem E-Auto, wenn es dann einmal brennt, dann kannst du es auch gleich die ganze Karre wegschmeißen. Also ist ja nicht so, dass man den dann irgendwie nochmal nutzen könnte, groß hinterher. Wahrscheinlich nicht, ne? Für die in den meisten Fällen eher nicht. Ne? Zuerst knallt es, dann entwickelt sich eine gewaltige Rußwolke und Sekundenbruchteile später steigen meterhohe Stichflammen auf. So sieht es aus, wenn die Batterie eines E-Autos in Brand gerät. Das zeigten die EMPA-Experten in einem Versuchsstollen in Hagerbach. In der Ostschweiz, sie filmten den Brand aus verschiedenen Blickwinkeln, testeten Faktoren wie Löschwasser, Umgebungsluft und Rußablagerungen. Ihr Fazit, die mit dem Brand herkömmlicher Autos vertrauten Feuerwehren können mit dem Schaden umgehen und die Tunnel- oder Tiefgaragenwände und Leitungen werden nicht zusätzlich gefährdet. Eine Tunnellüftung, die auf aktuellen Stand der Technik ist, kommt nicht nur mit den brennenden Benzinautos, sondern auch mit dem Elektroauto klar, wenn sie brennen. Urteilt die EMPA. Das bei E-Auto-Bränden in deutlich größerer Menge anfallende Löschwasser aber sei ein Problem. Chemisches Löschwasser darf auf keinen Fall in die Kanalisation geraten, so die EMPA-Experten. Also auch da wieder ein bisschen problematisch. Die Studie bestätigt meine Einschätzung über die Gefährlichkeit von E-Mobilität. Ja, ich glaube, ganz brauchen wir es mal nicht vorlesen. Ich glaube, ja. Das reicht den Leuten erstmal für den Eindruck und den Rest können sie sich ja nochmal. Ich habe da auch schon so eine ZDF-Dings drüber gesehen. Das ist schon ganz schön beeindruckend, wenn so ein Ding hochgeht, weil dann ja auch die einzelnen Batteriezellen oder Akkuzellen eben immer echt schön explodieren. Das heißt, wo so ein normales Auto einfach so wegbrennt mit dem Benzin, macht das da eben alle paar Sekunden pam. Ja, anfänglich gab es ein großes Problem, dass die Akkus vor allem mehrfach sich entzündet haben, nachdem sie gelöscht haben und weil das halt ein Teil der Mechanik war und die Feuerwehr war darauf nicht vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das geändert hat von der Konstruktionsweise. Die Feuerwehr ist bestimmt darauf vorbereitet. Jetzt, aber ja, da kommt es so einigermaßen mit klar. Also die Autos haben ja in der Regel im Fußraum oder so, im Boden, die Akkus, ne? Nachvollziehbarerweise wegen Schwerpunkt. Ja, hier wird berichtet vom Lockpicking. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja diese Weltmeisterschaften im Schlüssel oder Schloss öffnen mit Schlüssel, den man dann eben selber macht oder so. Und da muss man natürlich rausfinden, wie das Schloss beschaffen ist, respektive wie lang die einzelnen Pinne sind, die da drin stecken. Das kann man unter anderem hören, indem man den Schlüssel oder so ein Rohling da reinsteckt und dann abhört, wie sich das anhört. Und das haben sie ganz tricky gemacht. Da haben sie dann jeweils, wenn da so ein Geräusch im Prinzip aufgetaucht ist, haben sie das visualisiert eben mit einer Datei, eine Audiodatei daraus erstellt und dann konnte man das schon mal ein bisschen einordnen und die ganze Kombination des Schlüssels, die war dann im Prinzip schon auch hinterlegt auf so einer Datenbank und dann können sie aus 350 verschiedenen Schlüsseln drei raussuchen, von denen dann einer passen muss und das sind dann diese Audioprofile, die da aufgelegt werden. Ganz interessant, braucht man wahrscheinlich normalerweise nicht im normalen Leben, aber was da geht und dass das geht, das finde ich schon recht beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe schon öfter von diesen Lockpicking-Dingern mitgekriegt. Manche machen sowas auch nach Auge mit einer Lupe oder so, gucken sie dann, wo in dem Rohling da so ein Einschlag ist und schneiden dann da eine entsprechende Kerbe rein, damit dieser Bolzen dann da reinflutschen kann. Und das dauert dann 20 Sekunden oder so, ist der Schlüssel fertig. Das ist schon echt beeindruckend bei diesen Lockpickern. Kann ich nur empfehlen, mal dann ein bisschen nachzusuchen. Bei YouTube oder so findet man da durchaus auch Videos von diesen Veranstaltungen, wenn die ihre Weltmeisterschaften abhalten. Ne? Echt geil. Ja. Ah, da kann quasi die Mechanik anhand von Vibrationen berechnet werden. Ja, so ungefähr. Genau. Oder die Form. Das ist interessant, ja. What mythical creature is part lion, part ant? Which is part goat, part human? These and many more combinations are listed in this fun graphic. Aus der Mythologie, was es alles an verschiedenen Verflechtungen gibt. Also, ich fand das ganz interessant. Also halb Vogel, halb. Werden Mensch. Da auch Feministen aufgeführt? Ja. Narwhal. So. Ja, Human and Lizard ist ja wahrscheinlich eher ein männlicher Feminist. Aber da gibt es keine Überschneidung. Hippo und Lizard, Amid. Ihr Bad ist ja mit den Viren, ne? Ja. Faszinierend. Gibt's nichts mit dem Hippo, das ist aber schade. Ja, und ich glaube, das hier ist ein Fall für ein Thunderfoot. Ja, first in physics, time crystal scene interacting. Ja, Zeitkristalle, das ist Star Trek Stuff. Das ist auch sehr interessant. Allerdings hat es nichts mit Zeitreisen oder sonst was zu tun. Die Bedeutung Zeitkristalle kommt daher, dass im Gegensatz zu normalen Kristallen, die quasi ein eindeutiges Muster haben, ja, die sind solide und verändern sich nicht. Zeitkristalle sind sowieso ein Phänomen, was im Quantenbereich sich abspielt und die haben ihre kristalline Struktur nicht aufgrund von den Materialien, die fest sind und sich nicht verändern, halt nicht die Atome, die Ionen und die Moleküle, sondern die haben quasi eine Quantenschwingung, die sich über einen gewissen Zeitraum immer wiederholt und sich aber auch nie verändert und das gibt dem quasi die Form und die kristalline Struktur. Und deswegen nennt man das Zeitkristalle. So, aber das ist ein sehr interessantes Phänomen, was auch Anfang Ende letzten Jahres erst wirklich physisch umgesetzt werden konnte. Vorher war es nur eine Theorie. Und das Ganze kann im Endeffekt dafür benutzt werden, um, ja klar, erstmal Zeit zu messen, weil man wieder irgendwie sagen kann, wir haben wieder einfach eine kleinere Einheit, die sich immer wiederholt und nicht verändert. Und da können wir einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen und neuen Zeiteinheit drauf aufbauen. Und das ist besonders deswegen wichtig, wenn wir über Quantencomputing nachdenken. Da habe ich ja schon mal gesagt, wir sind da noch in der Phase, dass wir den Quantencomputer quasi bauen können und wir können dem Informationen liefern, der kann die Informationen verarbeiten, aber wir verstehen noch nicht den Output. Wir können den Output noch nicht interpretieren, was die Programmierung natürlich sehr schwierig macht. Und da genauere Zeiteinheiten und genauer die Algorithmen zeitlich programmieren zu können, feinsteuriger, kleiner, das könnte tatsächlich wieder einen sehr großen Schub im Bereich Quantencomputer bringen. Und einfach, ich fand es ganz interessant, Zeitkristalle hört sich ganz faszinierend an, hat aber nur damit was zu tun, dass sie sich immer wiederholen in einem gewissen Zeitabstand. Trotzdem nützlich. Ja, die gute Titiana McGraw ist ja ein Satire-Account. Genauso wie CNN ist auch ein Satire-Account. Und hier gibt's jetzt. Is one of multiple locations that have been burning in Kenosha, Wisconsin over the course of the night. A second night since Jacob Blake was seen shot in the back 7 times by a police officer. And yeah, what mostly. You are seeing now, these images came and come in stark contrast to what we saw over the course of the daytime hours in Kenosha and into the early evening, which were largely peaceful demonstrations in the face of law enforcement. It wasn't until night fell that things began to get a little bit more contentious. Things were thrown back and forth. Police started using some of those crowd dispersal tactics like tear gas, even playing very loud sounds to push them out. And then what you are seeing, the common theme that ties all of this together, is an expression of anger and frustration over what people feel like has become Alter an all too familiar Schwede. Story playing out Mama, in places Mann, ja, from across the country, Berlin, not just here das, ne? Ja, in Kenosha, Wisconsin. Christine? So peaceful, alles. Happy Days is proud to present Kenosha's Wisconsin's very own Weezer, oder wie war das? Nee, ja, gab schon mal bessere Nachrichten aus der Stadt. Wie man in halt friedlichen Protesten in Amerika gehen weiter. In Portland haben sie ja, glaube ich, nach 86 Tagen oder so das Gerichtsgebäude tatsächlich dann gestürmt gehabt irgendwie. Ja, jetzt sind sie in Portland wohl, im Moment belagern sie den Bürgermeister direkt, der gestern noch gesagt hat, er will auf keinen Fall was dagegen tun. Und nur noch Weiße dabei. So. Das kennen wir ja aus der Seattle Autonomous Zone oder wie das da hieß. Da hat es ja auch so lange gehalten, bis sie beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin aufgelaufen sind. Und halt, wie man halt mit einem Straight Face, wie er da steht, so, ja, weitgehend friedlich im Hintergrund brennt alles. So. Das ist wirklich Leslie Nielsen-Qualität. Gehen Sie weiter, hier gibt ja, genau. es nichts zu sehen. Ja. Die hatten auch noch das geändert bei einer Stelle bei CNN, ne? Haben sie doch diese Unterschrift da geändert. Kommt das noch? Keine Ahnung, mostly peaceful. Mostly ja. peaceful, ey. The Second World War was mostly peaceful. Powerful. Das ist wieder. Genau, da haben sich die Leute nur über Rassismus aufgeregt beim Zweiten Weltkrieg. Nein, die sollen denen keine Ideen geben, sage ich dazu. Ja. Powerful protesters spell out love with burning homes and businesses. Nicht im Ernst, oder? Nein, das ist wieder die Babylon Bee. Auf die Babylon Bee. Ah, Babylon Bee. Eines weniger hier, Lügenpresse. Wie lange werden wir solchen wunderbaren Content noch haben dürfen, bevor es heißt, er schürt Hass und bla bla. Ja. Genauso wie Titania McGrath, die ja auch schon öfter von Twitter gebannt wurde, weil sie angeblich Hass schürt. Können wir alle ins YouTube und Twitter Gulag. Oh ja. Hat ja, auf jeden Fall Spaß gemacht. Das sind schon ganz böse Christen. Ja, das war's schon wieder. Ich glaube, die Babylon Bee ist das Gegenstück zum Babelfisch. Wenn die dich sticht, verstehst du kein Wort mehr. Das geht mir heute oft so. Ja. Geht nicht demonstrieren und irgendwelche Sachen in Brand stecken, sondern geht in den Wald und ja, habt Spaß. bitte auch nichts in Brand stecken, wenn es hinterher aus der Luft fotografiert, wie ein freundlicher Schriftzug aussieht. Das nur nochmal. Und auf keinen Fall den Wald anstecken. Da, mhm. da kriegen wir dann einen persönlichen Ärger miteinander. Genau, und das durch nicht Satiren und auch nicht gendern. Und Satiren und Federn. Also nicht von der Ecke, Doppelmoral in die Ecke drängen. So. Genau, lasst euch nicht lobotomieren. Sucht thatsafespace.net. Nee, was ist mit dem eigentlich? Dann mal wieder oder ist er jetzt irgendwie... Ich nehme mal an, das ist da wieder amoröse. Das ist doch immer so. Ist so. Ja, okay. Wir Weltraumaffen sind gut genug für den Russen, bis wieder irgendeine Frau hier. Ja, hoffentlich nicht. Die Rebound-Affen. Sind wir auch noch on, wir sind noch on air, ne? Ja, kann der auch ganz ruhig hören, wenn der uns hier für jede Dirne, die ihm an der Lampe da begegnet, stehen lässt. Ja. Lasst euch nicht Insel-ideologisieren und fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was zerschadet. Und singt immer das Lied. Genau. Singt das Lied vom Zigeunerjungen. Meidet den Kulturmarxismus und den Kulturleninismus. Oh ja. Und den Bio-Leninismus. Puschersoße könnt ihr nehmen. Seid gute Bürgis. Über Trotzki können wir reden. Ja. Und tragt eure Maske im Herzen, auf der Nase, sonst kostet. Ne? Ab in den Satirpark, mein Freund. Die Nazis jetzt linke oder rechte waren, das klären wir nächste Woche vielleicht. Der Satirpark, der könnte auch mal interessant werden. Genau. Haut rein, Leute. Da werden die dann alle eingesperrt, der Nur und die andere Tante damit.